Transparenz für die Ohren. Ihr habt ja schon ausgeknobelt, wer heute die Sitzen leiten möchte. Immer der als erster fragt. Paki hatte sich bereit erklärt, aber da er nicht da ist, fällt er aus. Ich bin für Wastel. Magst du Wastel? Ja, ich mag das wohl. Einen Moment bitte. Ja gut, haben wir zwei am Aufnehmen? Ja. Dann begrüße ich euch zur heutigen Vorstandssitzung. Wir haben heute den 17. Dezember 2015 und anwesend sind Manfred, Dennis, Ralf, Daniel, Bernd und ich, der Wastel. Und wir haben es jetzt 20.35 Uhr und ich habe die Ehre, euch heute durch die Sitzung zu begleiten. Versammlungsleiter mache ich, Protokollant ist die Isan und damit sind wir auch beschlussfähig. Zunächst mal zum Protokoll vom letzten Mal. Da habe ich festgestellt, da steht unten noch drin im nächsten Termin, dass erst morgen heute sei. Also da steht drin der 18.12. Das müsste man noch korrigieren. Ansonsten könnte man es meiner Meinung nach annehmen. Hat da jemand was gegen? Können wir das morgen beantworten? Wie jetzt? Das war ein Trollscherz. Ach, ein Trollscherz. Okay. Also hat niemand was gegen. Dann ist das Protokoll hiermit angenommen. Das noch zu korrigieren, das Protokoll. Genau, wir müssen das erst korrigieren. Das steht auch schon im Pad. Und dann ist das angenommen, wenn das korrigiert wird. So, dann kommen wir zu den Berichten. Der Paki verspätet sich ein bisschen. Ich habe seit letzter Woche ein wenig telefoniert und ein paar Tickets gelesen. Also nichts Außergewöhnliches, aber auch nicht besonders viel. Dennis. Jetzt habe ich hier gerade noch Kekse gegessen. Okay. Ich war auf der Marina Kassel, ist tatsächlich gar nicht so viel passiert. Jetzt hier seit der letzten Woche auf der Marina Kassel ist viel passiert. Ich fand es eine sehr gute Marina Kassel. Dann habe ich auch mich um diese Welcome-Pakete mitgekümmert und hatte drei Pressegespräche. Das war einmal hier mit lokalen Sendern, Radio Herford hin und her. Ob da jetzt ein Beitrag kommt, weiß ich nicht. Es war erstmal ein Gespräch. Ja, ansonsten war es das jetzt so leider. Okay, vielen Dank. Manfred, dein Bericht bitte. Ich lese wie immer das, was dort steht, vor. Ich habe Umlaufbeschlüsse und Tickets bearbeitet. War in der letzten Woche sehr verspätet zur Vorstandssitzung. Habe Telefonate und E-Mails gemacht. War auf der Marina Kassel. Habe die Umfrage endlich versandbereit gemacht und einen Stammtisch besucht. Und ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt hier nicht erwähne. Das war's. Vielen Dank. Bernd, du bist dran. Ja, natürlich stand die vergangene Woche im Zeichen der Marina Kassel. Auf der Marina selber konnte ich leider von dem normalen Programm nicht so viel mitnehmen, all dieweil die meiste Zeit ich in der Sitzung des Schatzmeisterclubs war. Und glaubt mir, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Darüber hinaus war es dann nötig, dass der Planungserstentwurf, den ich in der Tat letzte Woche fertig hatte, allerdings, einspruch behaftet war, so dass ich mich dann nochmal um verschiedene Anpassungen oder um verschiedene Verbesserungen gekümmert habe. Es gibt ein paar Anträge eben in der Tagesordnung, das heißt, ich habe da die Tickets zugemacht, es gab was noch, verschiedene Absprachen mit unserem Lohnbüro und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Ach ja, und der Rechenschaftsbericht ist jetzt fertig, der ist heute unterschrieben worden, wird morgen von mir auf den Weg gebracht an die entscheidenden oder sagen wir mal an die nötigen Empfänger und das war es eigentlich. Ja, vielen Dank. Ralf, deinen Beitrag bitte. Ja, das Übliche, Mails, Mahnungen, Minderungen, Eintritte, Austritte. Dann war ich zwischendurch am Stammtisch gestern Abend mal und am Wochenende habe ich mein Bein ein bisschen gepflegt, dem es übrigens besser geht. Das freut mich zu hören. Das ist doch schön zu hören, wollte ich auch gerade sagen. Vielen Dank. Daniel, dein Part. Ja, ich war wieder auf unserem Stammtisch, diesmal mit Weihnachtsmarkt besuchen, Glühwein. Dann habe ich den Martin nochmal in der LGS besucht, bevor er in Urlaub geht und diverse Dinge besprochen, was so zu übergeben ist und so. Wie immer Umlaufbeschlüsse, Ticket ins Mails, Überweisungen fürs Schatzmeisterteam. Und dann habe ich meine Jahresreisekostenabrechnung gemacht und meine Spendenquittung bzw. Spenden wie heißt das, Anträge fertig gemacht und abgegeben. Sehr schön, vielen Dank. Der Jojo ist noch nicht da. Weiß einer von euch, ob der sich irgendwie abgemeldet hat oder ob er verspätet kommt? Ich weiß es nicht. Dito. Niemand weiß irgendetwas. Gut, dann schauen wir mal, ob er noch kommt. Dann würde ich jetzt den Bereich Statistik nicht vorlesen. Vielleicht die ersten beiden Zahlen. Mitgliederstand. Wir haben von 4.152 Mitgliedern aktuell 1.989 Stimmberechtigte. Und ich springe weiter zu den Terminen. Bei den Terminen steht drin, am 33.12.2015 gibt es um 20.30 Uhr das Wahlprogramm 2017 Leihenlos NRW. Ich denke mal, das ist im Mumble, da steht nicht bei. Dann gibt es am 16. und 17. Januar 2016 den bundesweiten Tag der politischen Arbeit. Und am 20. und 21. Februar den Bundesparteitag 16.1. Und am 19. und 20.3. den LPT NRW 16.1. Im Block Aktuelles haben wir den Budgetplan 2016. Im PET, das könnte nochmal eben im Chat verlinkt werden von euch bitte, ist auch ein Link zu einem PDF, wo dieser Budgetplan 2016 nachzulesen ist. Und ich denke mal, dass der Bernd den kurz vorstellen möchte. Ja, also da ist so viel nicht vorzustellen. Das ist auch kein, wenn ich dich kurz korrigieren darf, das ist auch kein Budgetplan 2016. Das ist ein allererster Entwurf. Es fehlen noch viel zu viele Zahlen, um tatsächlich mal, das abschließend zu planen. Das wird dann folgen, sobald Zahlen vorliegen. Ich gehe mal davon aus, dass wir Mitte, spätestens Ende Januar soweit sind, dass halt sowohl Einnahmen als auch die dann noch aufgelaufenen Ausgaben eingebucht sind, sodass man dann zumindest mal eine Idee hat, wo wir Ende 2015 stehen. Daher ist es naturgemäß so, dass aufgrund der vielen fehlenden Zahlen halt die Sachen nur halbwegs näherungsweise eingegeben wurden. Man muss auch bedenken, dass halt gerade auf der Aufgabenseite, also auf der Ausgabenseite die Budgets dort weder besprochen noch diskutiert sind. Die sind entweder über einen Übertrag aus dem letzten Jahr, eine vielleicht Anpassung aufgrund eines Einspruches, da gab es in der Tat ein paar. Und alles das, was die Einzelbudgets oder die Einzelposten gerade auf der Ausgabenseite angeht, die werden natürlich jetzt noch diskutiert und besprochen werden müssen. So, und wenn man sich das anguckt, dann ist zumindest mal entwurfstechnisch schließen wir mit einem leichten Plus ab. Das ist nicht viel, das ist nicht schön. Ich würde mir wünschen, dass das noch ein wenig mehr oder ein wenig besser wird. Aber alles das, wie gesagt, sobald halt alle Zahlen da sind, kann man da erst wirklich noch genauere Angaben machen und genauere Aussagen treffen. Ja, vielen Dank. Jetzt gab es auf mehreren Kanälen schon Nachfragen, warum denn keine Personalausgaben aufgeführt sind. Da steht aber auf der zweiten Seite unten nicht ganz ausgeschrieben. Aber bei den Personalkosten ist es so, dass wir halt aufgrund der Beschäftigungsverhältnisse, die wir halt eingegangen sind, einen Konflikt mit dem Datenschutz haben. Wir haben es halt nicht wie Schleswig-Holstein gelöst und unseren Kollegen mit einem TVL oder einem BAT-Lohn ausgeschrieben, sondern wir haben halt frei ausgeschrieben und der bekommt Geld von uns. Und wenn wir das halt hier entsprechend eintragen würden, dann würden wir ihm quasi veröffentlichen, was er an Gehalt bekommt. Und das wäre dann halt unserer Meinung nach mit dem Datenschutz nicht zu vereinbaren. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt hier im Zuschauerraum etliche Leute Fragen zu dem Budgetplan haben. Wenn das so ist, dann kommt doch bitte in den Raum sprechen. So, ich kann, solange sich Leute noch in den entsprechenden Raum bewegen, also quasi auf dem Weg sind, kann ich eine Angabe machen zu den VKVs. Auch da gibt es eine Tabelle, die vorbereitet ist oder die vielmehr fertig ist. Die liegt auch bei Paki zur Veröffentlichung. Ich weiß nicht, ob er sie schon hochgeladen hat. Ich kann die Zahl vorab mal mitteilen. Kurze Sekunde, das sind im Augenblick beträgt die Budgetsumme der VKVs 83.000 Euro. Rund 83.000 Euro, das sind knapp 2.500 Euro pro VKV im Schnitt. Wir werden ab jetzt diese Summe oder vielmehr diese Einzelangaben mit der entsprechenden Gesamtsumme monatlich mitteilen und monatlich veröffentlichen. Ich habe also insoweit auch der Anregung folge ich auch und ich finde die auch in Ordnung. Das ist mit vergleichsweise geringerem Mehraufwand zu machen und von daher ist es dann auch kein Problem, dass wir das halt also zeitnah zur Verfügung stellen. Ja, vielen Dank noch für die Ergänzung. Scheinbar hat niemand Fragen zu dem Budgetplan. Es hat sich niemand in den Raum sprechen bewegt. Ja, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt gehen. Ganz kurz, vielleicht muss das der eine oder andere auch erstmal kurz sacken lassen oder durchgucken und so weiter. Aber ich habe kein Problem damit, dass wir auch zum späteren Zeitpunkt heute vielleicht nochmal die eine oder andere Frage, wenn sie sich dann irgendwie ergibt, dazu zulassen oder besprechen. Ja gut, das haben wir gerade mitbekommen. Zur vielleicht noch zur weiteren Erläuterung. Wir haben per Rechnungs, per Stand Rechenschaftsbericht 2014, 31.12. oder Barmittel, Vermögensstände bei den KVs zusätzlich, die rund 100.000 Euro betragen. Mir ist leider Gottes die Summe der KVs per Stand Dezember 2015 nicht bekannt. Die werde ich aber versuchen, zeitnah auch zusammenzustellen. Ich gehe davon aus, dass diese Summe signifikant niedriger sein wird, so dass wir über den ganz dicken Daumen per Stand Dezember 2015 bei den Untergliederungen, heißt VKVs und KVs, über ein Budget oder schlicht und ergreifend über Mittel von ganz, ganz, ganz grobe Welt, mit allen Abstrichen und mit aller Vorsicht, aber um die 190.000, 200.000 Euro verfügen. Und mit wie gesagt, wir meinst du die Piraten in NRW, ne? Bitte? Und mit wir meinst du die Piraten in NRW? Natürlich, den Landesverband NRW mit seinen entsprechenden Untergliederungen, ganz klar. Ja, weil wir als Vorstand des Landesverbandes können ja nicht über die Mittel der KVs verfügen. Okay, wenn ihr noch Fragen habt, der Baldi war gerade ganz kurz mal sprechen. Will er nochmal hochkommen oder hat sich das erledigt? Ich bin etwas zu spät gekommen und ich weiß nicht, wie weit ihr seid mit dem Ganzen. Sorry. Ja, ich sag ganz einfach, ich finde euer angesetztes LPT-Budget für zu gering. Ja, Bali, wenn ich ganz kurz was... Ja, ich habe in der Tat auch schon ein Gespräch mit der WAKO darüber gehabt. Nochmal, das ist ein allererster Entwurf, ein allererstes Budget und allererste, ich sag mal, Vorstellung. So, wir werden natürlich über die Einzelbudgets, insbesondere vor allem auch über die LPTs, LPT-Budgets, halt dann Anfang nächsten Jahres dann auch sprechen. Bitte das nicht verwechseln, dass das jetzt quasi heute beschlossen wird oder abgesegnet wird oder festgeschrieben wird, sondern das ist mal, ich sag mal, eine erste Einschätzung, eine erste Vorstellung. Und natürlich kommen jetzt die ganzen, ich sag mal, die ganzen Vorstellungen von Einzelpositionen, die unbedingt berücksichtigt werden müssen. Aber das machen wir jetzt quasi in der Folge. Darf ich antworten? Ja, selbstverständlich. Also als wir das übernommen haben, hatten wir 10.000 pro LPT. Wir haben das runtergeschraubt auf weit unter 3.000. Eigentlich. Ich habe die Zusammenstellung heute leider nicht geschafft, aber ich möchte den Spielraum haben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir da gleich einen Antrag zu haben. Okay. Unser Antrag. Ja, alles klar. Ich wusste ja nicht, wie weit ihr seid. Von daher, okay. Okay. Wenn dann der Tagesordnungspunkt fürs Erste, wir können da gerne noch mal darauf zurückkommen, wenn sich Fragen ergeben, hat der Bernd hier angeboten. Wenn der Tagesordnungspunkt jetzt erstmal erledigt ist, dann würde ich zum nächsten gehen. Der nächste Bereich ist Infos der Fraktionen. Da ist noch jemand im Sprechen. Entschuldigung. Okay, wir halten nochmal kurz inne und lassen sprechen den Jürgen Grinne. Ja, schönes Wortspiel. Einen schönen Abend auch an alle Zuhörer. Ich mache einen kurzen Vorschlag. Aufgrund der Kürze, die uns zur Verfügung stand, den Budgetplan zu lesen, würde ich den Vorschlag machen, eine Aussprache, wenn sie denn stattfinden soll, auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Denn ich glaube, in 20 Minuten hat keiner das Ganze verstanden und verarbeitet und kann geistig sich darauf einstellen, irgendetwas dazu zu sagen. Wir werden sowieso in der nächsten Zeit immer wieder darüber sprechen. Gar nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern wie der Bernd schon sagte, jetzt kommen ja die Begehrlichkeiten, dass die einen sagen, oh, das ist aber viel zu viel, die anderen sagen, hier ist zu wenig, da ist zu wenig. Natürlich muss man darüber sprechen, laufend. So, ich darf nochmal erwähnen, Jürgen, ja, ist völlig klar, ist auch gar kein Problem und keiner will sich dem, sagen wir mal, verwehren, um Gottes Willen, aber es ist ein erster Entwurf, es ist eine Richtungsangabe, wenn du so willst, und von daher ist das also mit aller Vorsicht zu genießen. Heute wird nichts beschlossen, heute wird das Ding nicht festgelegt oder abgesegnet oder ähnliches, sondern ganz im Gegenteil, es ist quasi zur Diskussion freigegeben. Ich wollte ja auch nur noch mal zur Verdeutlichung sagen, man soll darüber nicht so entsetzt sein, dass sich kaum einer in das Sprechen begibt, weil den Leuten im Moment wahrscheinlich nach Sprechen nicht zumute ist. Sie müssen erst mal lesen. Okay, ist angekommen. Da hatte der Bernd vorhin ja auch schon das Angebot gemacht, dass wir da jederzeit im Laufe der Sitzung nochmal drauf zurückkommen können, wenn sich Fragen ergeben. Ich möchte jetzt trotzdem erstmal den Tagesordnungspunkt vorläufig abschließen und würde zum nächsten Punkt kommen. Das ist der Punkt Infos der Fraktion. Und wenn ich richtig sehe, dann ist die Moni da unten im Zuhörerraum und wenn die mag, dann kann sie ja gerne was zu beitragen. Hallo Moni, vielen Dank, dass du da bist. Hallo, schönen guten Abend. Ja, ich erzähle ein bisschen was von den Plenartagen gestern und heute. Die Plenartage haben so im Zentrum stand halt der Haushalt für 2016. Und anders als bei euch, ihr habt ja im Grunde heute jetzt den Haushalt eingebracht, hatten wir halt heute die dritte Lesung und haben den Haushalt verabschiedet. Der Michel hat dazu gestern eine großartige, wie ich finde, Rede gehalten, die auch in den Medien sehr gut angekommen ist. Und die Fraktion, die Referenten der Fraktion haben halt zu dieser Haushaltsrede noch an und zu dem Haushalt einen großen Entschließungsantrag geschrieben, der im Grunde alle und die Eckpunkte unserer Arbeit in der Fraktion nochmal skizziert und als Grundlage für unsere Arbeit auch für 2016 dienen sollte. Ich habe schon überlegt, ich glaube, ich verlinke den gleich mal eben ins Pad, weil man sich da wirklich ganz gut informieren kann, halt wo wir stehen und wo wir in 2016 politisch weitermachen wollen. Ja, dann ist heute Morgen eine Aktuelle Stunde gewesen zum Klimagipfel in Paris. Ich habe gesehen, dass der Dannebot auch unten ist. Vielleicht mag der da auch gleich noch was zu sagen. Und wir hatten einen Antrag, den wir jedes Jahr bisher im Dezember ins Plenum eingebracht haben, nämlich keine Abschiebungen in den Wintermonaten auch in die Balkanländer. Der ist wie immer abgelehnt worden, aber da sind wir zäh, da bleiben wir dran, den können wir nächstes Jahr auch nochmal stellen. Also das ist so das, was uns die letzten zwei Tage im Wesentlichen beschäftigt hat. Ja, da ist ja auf Social Media und in den Medien auch einiges zu lesen gewesen. Vielen Dank für den Bericht. Ja, gibt sonst noch was? Ja, wenn es dazu Fragen gibt, immer her damit. Der Dannebot wird vorstellig. Guten Tag. Moin Moin. Ja, also ich hatte drei Themen, davon waren zwei relativ leicht abgehandelt. Es geht um ein neues Wertstoffgesetz, eine Verordnung dazu, also Recycling im Prinzip, und um die Düngemittelverordnung. Dazu gibt es Bundesvorlagen aus dem Bund und die rot-grünen Regierungsfraktionen hatten dazu Änderungsanträge im Prinzip gestellt, denen wir soweit zustimmen können. Also erstmal ging es nur um die Überweisung in die Ausschüsse und dem haben wir halt zugestimmt. Der große Brecher für mich war heute die Klimaschutzdebatte. Ich habe da so ein bisschen, was das Formelle angeht, also die Lautstärke und die Schnelligkeit, mit der ich gesprochen habe und das Nuscheln, Unterschiedliches gehört. Also Moni sagte mir, dass ich im Plenarsaal wohl teilweise nicht so gut zu verstehen gewesen sei. Das liegt aber wohl mit an der Akustik da, denn von anderen, die oben in den Fraktionsbüros am Lautsprecher das mitgehört hatten, kriegte ich zu hören, dass ich meine Rede insgesamt gut zu verstehen gewesen sei. So das Formelle. Inhaltlich habe ich den anderen gut eingeschenkt, vor allen Dingen natürlich den Regierungsfraktionen. die waren alle, vier andere Fraktionen waren deutlich angepisst von meiner Rede, also habe ich alles richtig gemacht, denke ich mal. Inhaltlich war die ziemlich scharf, das kann ich ja ganz gut, das mache ich eigentlich auch am liebsten bei dem Thema, weil hier einfach zu wenig passiert, alle scharf angehen. Und das habe ich da auch gemacht. Nexus hat mitgeschrieben an der Rede und dann haben wir noch eine Pressemitteilung dazu auch rausgegeben. Da weiß ich jetzt aber noch nicht, das wird sich halt morgen zeigen, wie weit wir in der Presseresonanz kriegen. Wir hatten dann noch eine kleine Anfrage vor 3 Tagen beantwortet bekommen. Da ging es um Einsatz Ende Gelände. Die Anfrage ist sehr unbefriedigend beantwortet. Und wir haben das jetzt an die TAZ und an den WDR weitergegeben. Und ich habe das auch nochmal ins Dänische übersetzt. Und also eine Pressemitteilung und die an die dänische Journalistin geschickt, die damals ja betroffen war von den Polizeimaßnahmen. Die war 3 Stunden in Kabelbindern gefesselt, festgehalten worden, als sie einem verletzten Aktivisten helfen wollte, obwohl sie einen Presseausweis deutlich sichtbar umhatte, hat man sie also festgehalten und der Herausgeber der Tageszeitung Information, für die arbeitet, hat sich also über das dänische Außenministerium in Deutschland beschwert. Und danach kam sie dann wieder frei. So, der habe ich das auch nochmal zugemeldet. Es ist also so, dass es die Polizei und das Innenministerium bisher keine Indizien sieht, und dass die Verdächtigungen gegen Polizei und Werkschutz einfach nur pauschal seien und es gäbe keine konkreten Anhaltspunkte. Dabei gibt es also jede Menge Berichte und auch Fotos und Videos, die zeigen, wie die Polizei da ziemlich brutal vorgeht und auch wie der Werkschutz auf Aktivisten einprügelt. Aber das haben die wohl alles noch nicht auswerten können. Da hatten sie noch keine Zeit zu oder sonst irgendwie ist das noch nicht, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir warten noch auf eine Antwort zu einer zweiten Anfrage. Da geht es um Telekommunikationsüberwachung. Die Anfrage haben Frank Herrmann und ich gleichzeitig gestellt mit der ersten. Die ist aber noch nicht beantwortet. Da gibt es wohl ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Das sieht erstmal erfreulich aus. Das war's von mir, so was mir so eingefallen ist für die letzte Woche im Landtag. Ja, das ist doch schon mal so einiges. Vielen Dank. Haben wir also im Landtag ein Mikrogate, so wie im Bundestag? Nö, im Landtag nicht. Also du meinst Mikrogate. Du meinst, dass man mit dem Mikrofon die Sprecher besser verstehen kann als die Sprecherin. Hallo? Es gab doch mal den Vorwurf an die Bundestagsverwaltung, dass die Mikroanlage so eingestellt sei, dass Frauen schräbig sich anhören und Männer sonor klingen. Aber das wird natürlich nicht bewiesen. Nee, also ich glaube, die Anlage ist irgendwie fest eingestellt und wir können die Lautstärke ein bisschen regulieren, weil manche reden ein bisschen lauter, manche ein bisschen leiser und manche stehen dichter am Mikrofon, andere ein bisschen weiter weg. Das kann geregelt werden. Ansonsten, also ich finde die Akustik jetzt nicht so berauschend, aber auch nicht so schlecht. Also normalerweise kann ich den Rednern gut folgen da im Plenarsaal. Egal, ob ich im Büro sitze, am Lautsprecher mithöre oder im Plenarsaal selber sitze. Ja, okay, das war ja schon so einiges und wir hoffen, dass dann die anderen Anfragen auch noch vernünftig beantwortet werden, sodass man damit arbeiten kann. Nixus, du bist noch dazugekommen. Genau, ich würde nur einen Satz gerne ergänzen, wenn ich das in einen Satz schaffe. Der Dannebot hatte angesprochen, eine PM. PMs werden ja manchmal, keine Ahnung, so oder so bewertet. Manche halten sich für überflüssig, andere nicht. Tatsächlich, wenn man Google Klimaschutzplan NRW unter Google News sucht, findet man eine Pressemitteilung zu der heutigen Sitzung. Die Aktuelle Stunde beinhaltete auch, das ist schon der zweite Satz, die Abstimmung über den von der Landesregierung vorgelegten Klimaschutzplan. Tatsächlich werden wir da mit dem Satz erwähnt, die Piraten halten das für Makulatur. Und das ist von uns, insbesondere auch mit der Begründung, weil er keine rechtliche Verbindlichkeit hat. Genauso haben wir es in der PM geschrieben, genauso steht es da drin. Und das ist dann auch nicht mehr, als man erwarten kann, wenn 10 Zeilen PM wenn dieser Artikel, der dann auch in diversen Zeitungen war, 10 Zeilen hat und 2 davon gehören den Piraten, ist das genau dem Anteil von einer von 5 Fraktionen entsprechend. Insofern ist unsere Position kommuniziert worden und hin und wieder ergeben dann PMs doch Sinn. Also in dem Falle, dass sie veröffentlicht werden, der Inhalt, der wesentlich war. Danke. Ja, also das ist jetzt so, dass ich als Makulatur bezeichnet habe, die Pläne, was die Braunkohle betrifft. aber nicht den Klimaschutzplan als solchen. Der Klimaschutzplan ist eigentlich ganz gut in meinen Augen. Das Problem damit ist, dass der nicht rechtsverbindlich ist, sondern nur eine Empfehlung und dass er nicht im Landesentwicklungsplan reingeschrieben wurde. Und ansonsten inhaltlich ist er recht gut und geht auch ziemlich weit und deckt eigentlich auch alle Bereiche ab. Es geht ja nicht nur um Stromproduktion, es geht ja um viel mehr beim Klimaschutz. Also Makulatur ist dieser Klimaschutzplan für mich nicht und so habe ich das auch nicht gesagt und nicht geschrieben. Ich weiß nicht, das ist alles richtig, aber der Punkt ist ja, weil im Zusammenhang mit der Begründung, weil er nicht verbindlich ist, so, und er ist halt überholt aufgrund der Beschlüsse von Paris, da kann man halt sagen, das alles reicht im Paket nicht aus. Also, wir sind ja nicht so kleinlich. Gehen wir davon aus, dass unsere Kritik formuliert wurde und rübergekommen ist und mehr kann man nicht erwarten. Entschuldigung. Ja, okay, ich habe das jetzt auch selber noch nicht gelesen. Also, Klimaschutzplan NRW und Google News, da gucke ich gleich mal selber nach. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in eure Arbeit. Darf ich noch eine Frage stellen? Ich bin so ein kleines bisschen verunsichert, weil ich fand das jetzt auch spannend, was der Dannebot und der Nixus erzählt haben. Mir ist nicht ganz klar, in welcher Ausführlichkeit ihr Dinge aus der Fraktion hier hören möchtet. Also Dannebot hat das ja jetzt sehr ausführlich gemacht. Das kann ich auch, zumindest halt für meinen Bereich, oder ich kann auch noch von anderen was erzählen. Mir ist nicht klar, welches Zeitfenster ihr hier für uns habt und in welchem Ausmaß ihr informiert werden wollt. Also zunächst mal haben wir heute ja gar keine Aufstellungsversammlung, sondern wir sind immer froh von euch Informationen zu bekommen, was eure Arbeit im Landtag betrifft. Wir haben explizit keine Zeitbegrenzung für dieses Fenster. In der Vergangenheit war es regelmäßig so, dass wir uns gefreut haben, wenn zumindest du, Moni, hier warst und mal kurz berichtet hast oder jemand anderes. Und ich bin heute hoch erfreut, dass sogar jetzt mehrere Landtagsabgeordnete und Landtagsabgeordnete hier halt vorsprechen und berichten, was so passiert ist. Ich fand das eigentlich gut. Wir können natürlich für die Zukunft irgendwie festhalten, dass wir immer eine halbe Stunde von euch Berichte haben wollen. Ja, also ist meine Frage. Also ich habe mir gerade überlegt, ich kann euch jetzt auch noch erzählen. Ich war am Montag beim runden Tisch zu G8, G9. Aber ich weiß einfach nicht, ob das nicht dann hier einfach auch zu weit führt an dieser Stelle. Irgendwann wird es sicher zu weit führen. Heute ist es halt auch so, dass wir jetzt recht kurze TO haben und wir haben ja unsere Sitzung zwischengeschoben, damit wir halt die Feiertage frei haben. Das heißt, wir haben heute nicht so den Zeitdruck, mit der TO durchzukommen, glaube ich. Von daher hätte ich jetzt niemandem das Wort abgeschnitten. Moni, nochmal. Für politische Beiträge innerhalb der Vorstandssitzung bin ich persönlich bereit, natürlich ein Auge zuzudrücken und dort ein bisschen mehr Zeit zu gewähren. Das ist total cool und nett. Ja, Moni, ich schlage vor, du machst das einfach demnächst in etwas ausführlicherer Form als bisher, wo du dich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, beschränkt hast. Ich freue mich darüber, von der Tätigkeit aus dem Landtag mehr zu hören, als wir es bisher gehört haben. Zumal wenn es politische Inhalte sind und wenn es denn zu viel wird und unsere Tagesordnung überstrapaziert, werden wir uns sicherlich melden. Also ich kann mich täuschen damals, aber als dieser Tagesordnungspunkt mit eingeführt worden ist, war, glaube ich, auch immer so eine halbe Stunde angesetzt. Ja, okay. Soll ich dann noch ganz kurz was erzählen? Ich war am Montag beim im Ministerium zum runden Tisch G8, G9. Und dieser Landesregierung kann man ja eine Menge vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht clever ist. Also sie versuchen das Thema G8, G9, was wir uns ja, sage ich mal, so ein bisschen auch für den Wahlkampf auf die Fahne geschrieben haben, das versuchen sie jetzt nach 2017 hin zu retten, um es nicht in den Wahlkampf zu bringen. Sie machen jetzt eine Erhebung an, ich glaube, 20 Gymnasien, wo geguckt wird, wie das jetzt alles läuft und ob jetzt alles besser ist. Und in 2017 werden sie dann diese Erhebung an alle Gymnasien ausweiten und werden halt dann argumentieren, ja, man könne das jetzt nicht entscheiden, weil diese Erhebung ist dann noch nicht beendet. Und wenn diese Evaluation da ist, dann müsste man mal in 2018 oder Ende 2017 kommen, gucken, was man weitermacht. Also das ist im Moment der Versuch, das Thema aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Clever. Aber die Elternschaft in NRW hat beschlossen, an allen Gymnasien die Schulkonferenzen anzuschreiben, die Elternvertretung anzuschreiben, und die werden eine Umfrage machen. Mit denen setze ich mich jetzt in Verbindung, und dass wir gucken, dass wir diesen Plan, es aus dem Wahlkampf herauszuhalten, das Thema, das wollen wir natürlich irgendwie vereiteln. Das ist im Moment so der Stand der Dinge. Und wir werden halt Anfang des Jahres uns da zusammensetzen und gucken, wie gehen wir damit um. Also wir geben nicht auf, aber ich muss sagen, Hut ab, das haben sie ziemlich clever eingestiehlt da von der Landesregierung. Okay, spannend. Okay, ja, mal gucken, wie sich der Wahlkampf irgendwie kanalisieren lässt und welche Themen da auf uns zukommen. Bin gespannt. Wollt ihr noch was beitragen? Ich wollte zu Moni noch was sagen. Ja, bitte. Siehst du eine Chance, Moni, dass wir es trotzdem noch zum Thema machen? Also ich sag mal so, ne, wir sind ja auch nicht doof, ne? Also wenn wir das clever genug angehen und ich glaube, das kriegen wir hin. Also wir müssen uns einfach nur vor einer Argumentation zusammensetzen und sagen, warum wir das halt jetzt klären wollen. Man kann das halt nicht immer weiter auf die lange Bank schieben. Und falls bei dieser Elternbefragung, und ich sag mal, die sind ja auch nicht blöd, die werden ja auch gucken, wie sie die Fragen stellen, wenn dabei rauskommt, die Eltern wollen das G8 nicht und da müssen wir halt unterstützen, dass das dabei herauskommt, dann sehe ich da für uns noch alle Chancen der Welt. Okay, verstanden. Danke dir. Bali, Danabot, wollt ihr noch was sagen? Ja. Ja, deswegen warte ich ja. Bali, du bist dran. Also ich bin einer der wenigen, der die letzten zwei Tage im Landtag zugehört hat. Erstens, Marschenk hat eine super Rede gemacht. Das fehlt hier, glaube ich, gerade noch. Und zweitens hätte ich gar nicht einen Snip für das Bashing gegenüber den Lindner. Das war vom Borjans. Den Snip hätte ich gerne, weil der war gut, weil er ist Gebrauchtwagenverkäufer. Also das wäre noch so Kleinkram. Also eure Reden habe ich gehört. Alles gut. Ich wollte es nur anmerken. Okay, dann Danabot nochmal. Ja, das kann ich jetzt nochmal unterstützen, was der Bali eben gesagt hat. Die Rede von Michel zum Haushalt, die war wirklich gut. Ich habe noch, ich hatte vor ein paar Wochen 7 kleine Anfragen gestellt zum Thema Jülich, Zwischenlager, was da geräumt werden muss. Davon wurden 5 beantwortet, beziehungsweise eben nicht beantwortet, sehr ausweichend und ist Bundesangelegenheit und wissen wir nicht und können wir nicht. Aber in der Diskussion zusammen mit der Anti-Atomkraft-Bewegung kam also bisher raus, dass wir da nochmal nachhaken. Also ich werde da nochmal nachhaken, was die Beantwortung dieser 5 kleinen Anfragen angeht und die anderen beiden, da warte ich noch auf die Antwort. Das ist aktuell der Punkt. Ich habe eine kleine Anfrage in Vorbereitung, die werde ich Anfang nächster Woche noch rausgeben. Da geht es um in der Kooperation mit der Koordination gegen Bayern gefahren. Da geht es halt auch um Umweltthemen und um Bayer. Ist aber noch nicht fertig. Machen wir Montag und Dienstag zusammen mit denen. Das ist dann jetzt aber auch wirklich alles, was mir einfällt. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Dann wären wir mit dem Punkt Fraktion, glaube ich, durch. Moni, wolltest du noch was sagen? Nee, alles gut. Der Bernd hat was angemeldet. Ja, habe ich mitbekommen. Vielen Dank. Jetzt sind wir mit den Infos der Fraktion sind wir durch. Mittlerweile sind der Jojo und der Paki auch da. Und ich würde jetzt erst gerne die beiden Berichte von den beiden hören und danach dann den Bernd dran nehmen, der was zu den Ereignissen letzte Woche beitragen möchte. Paki, dein Bericht. Ja, ich war auf der Marina Kassel letztes Wochenende. Die auf der einen Seite größtenteils aus Schatzmeisterclub und einer relativ langen Tagung stattgefunden hat. Da war ein Raum quasi durchgehend belegt, wo ich zwischendurch auch mal reingeguckt habe, weil mich das schon interessiert, auch bezüglich der Landesfinanzen, was da so im Bund und mit den anderen Landesverbänden besprochen werden. Habe mich auch durchgehend beim Bernd informiert, ob es irgendwelche Beschlüsse gegeben hat oder ob es irgendwo eine Stimmungslage gab, die ich wissen muss. Da wird aber Bernd nachher noch selber was zu sagen, dem möchte ich gar nicht vorgreifen. Die Marina war für mich Licht und Schatten. Einerseits waren sehr gute Vorträge, einmal vom Ron, von Hajo Gebel und auch vom Mario Tanz, die ich sehr aufmerksam und sehr interessiert verfolgt habe, weil sie einige Stärken von uns sehr klar beleuchtet haben, natürlich auch sehr viele Schwächen, wie das immer so ist bei analytischen Vorträgen. Es ging um Wahlkampf, es ging um Presse, es ging um die Piraten allgemein. und ich habe da viel mitgenommen, habe auch in den Gesprächen beim Socializing viele Kontakte geknüpft, zu Pico nochmal mit dem Hayo, aber auch mit anderen Leuten, die ich jetzt persönlich noch nicht so gut kannte, was die Wahlkampfvorbereitung und auch Organisation angeht für 2017, glaube ich nämlich, dass wir da durchaus einiges Potenzial haben. Das hat mich sehr bestärkt nach der Marina, muss ich sagen. Was mich ein bisschen runtergezogen hat, war so die allgemeine Stimmung. Es war viel Klein-Klein, es war viel Verwaltung, es war viel um sich selbst gedrehe und wenig wenig Aufbruchsstimmung oder wenig Bewusstsein darüber, dass wir jetzt mit die zwei wichtigsten Jahre vor uns haben. So, dass da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe es auch kurz nach der Sitzung, war so eine Feedbackrunde, habe ich es gesagt, da wurde mir das Wort so ein bisschen rumgedreht. Ich hatte das, ich hatte so ein bisschen angedeutet, dass mir das Politische fehlte und dann wurde nachher gesagt, ja, Vorstände machen keine Politik. Da muss ich sagen, doch, wir machen alle Politik, die Vorstände auch, nur eben im Tagesgeschäft und weniger in der Programmatik. Wir lehnen uns da auch nicht zu weit aus dem Fenster, aber manchmal muss man einfach liefern. So, und das meine ich, dass wir dieses Liefern haben wir da nicht besprochen. Wir hatten zwar eine 1V-Runde, aber es blieb eigentlich so ein bisschen beim Verwaltungsgeschehen. Ansonsten habe ich noch die ÖGA-Sitzung besucht. Ich habe den Rechenschaftsbericht 2014 unterschrieben. Den hat mir Bernd heute vorbeigebracht. Danke dafür nochmal. Den Budgetplan haben wir aufbereitet und veröffentlicht. Und ansonsten habe ich nicht so viel machen können, weil ich gerade mehrere Aufträge gleichzeitig habe, da ich ja freiberuflich unterwegs bin. Das war's. Darf ich dazu direkt was sagen? Gerne. Ja, Paki, du hast jetzt gesagt, das ist war zu wenig politisch oder zu wenig auf 2017 fokussiert. Ich habe den Eindruck gehabt, dass sehr, sehr viel auf kommenden Landtagswahlen fokussiert war, also auf 2016. Vielleicht hat das dem Thema 2017 ein bisschen die Luft genommen. Das kann sein, ja. Okay, vielen Dank, Paki, für deinen ausführlichen Bericht. Der Jojo ist dran. Ja, piratentechnisch habe ich nicht ganz so viel gemacht. Ich habe ein paar Tickets geschubst, also ein paar Tickets bearbeitet im Request-Stacker. War dann jetzt gerade noch auf dem Stammtisch in Wuppertal. Und am Wochenende war ich nicht auf der Marina, weil ich lokalpolitisch was gemacht habe. Okay, was nicht vielen unbedingt Dank. Mit den Piraten zu tun hat. Was nicht unbedingt mit den Piraten zu tun hat, muss nochmal gerade jetzt wiederholen. Ja, vielen Dank fürs Plenum. Mit ein paar Tickets geschubst, meint der Jojo, dass er quasi jedes Ticket, was reingekommen ist, in die zugehörige Kö geschoben hat und Leute getriggert hat, was damit anzufangen. Also vielen Dank dafür. Jetzt fängst du auch schon mit dem Billard. Q, Q. Wieso Q? Das heißt Kö. Das heißt Kö. Fertig. Das sind die französisch geprägten Menschen hier. Wie auch immer, ist egal. Wir kommen jetzt zu den Anträgen an den LAFO. Gab's gerade noch? Stimmt, der Bernd war jetzt erst wieder dran. Genau, Bernd, du bist dran. Ja, ich würde gerne vorab was sagen wollen, bevor wir diese ganzen, Anträge dann durchnehmen. Und zwar geht es um die Sitzung von vergangener Woche. Der eine oder andere war ja dabei gewesen, hat das also quasi live vor Ort verfolgt. Der eine oder andere hat sich das dann in der Aufzeichnung reingetan und schließlich und endlich gibt es dann sicherlich auch noch Leute, die einiges mitgekriegt haben, die einiges erzählt bekommen haben, etc. und so weiter. Im Zusammenhang mit verschiedenen Anträgen an die Schatzmeisterei oder an den Finanzbereich gab es einige Diskussionen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch aus dem Ruder gelaufen sind. Ich denke, das soll von unserer Seite so nicht sein. Das sollte auch nicht so sein. Ich spreche aber hier erstmal vorwiegend für mich. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich die Kollegen da anschließen. Möglicherweise habe ich auch an der einen oder anderen Stelle überreagiert. Auch das sollte nicht so sein. Und wer mich kennt, der weiß auch, dass sich solche Wogen dann auch wieder glätten. Das mal vorab zur Einleitung. Ich habe dann im Nachgang gehört, Ja, so wurde kolportiert, dass es wohl Gerüchte gibt. Mir selber sind die nicht zu Ohren gekommen. Allein von daher sieht man schon, wie manche Kommunikationswege laufen. Ich weiß nicht, ob das idealtypisch für die Partei als Ganzes ist, aber es ist zumindest mal Ausdruck dieser Situation, die, wie gesagt, letzte Woche in dieser Vorstandssitzung dann möglicherweise aus dem Ruder gelaufen ist. So habe ich gehört, dass es Gerüchte gibt, der Landesverband wäre pleite oder stünde finanziell am Abgrund oder ähnliches. Um das zu untermauern, sollen angeblich diese Gerüchte von der Bundesbuchhaltung stammen. Ich sag mal, Klammer auf, das ist jetzt meine Wertung, die müssen es ja dann auch wissen. Und so kriegen dann Gerüchte möglicherweise einen eigenen Drall, in jedem Fall aber Argumentationsschwere und Argumentationstiefe, damit man mal ordentlich damit was anfangen kann. Ich kann dem erstmal nur so entgegentreten. Und die Frage ist natürlich, wer am Ende oder andersrum, ich würde es ungern hier auf einen Glaubwürdigkeitswettkampf ankommen lassen. Ich biete jetzt erstmal von mir aus jedem eine Wette an, der irgendein Datum nennen kann, an dem dieser Landesverband in den Abgrund marschiert. Und ich würde auch jede Summe annehmen, um die gewettet werden soll. Also wenn jemand gerne einsetzen möchte, weil er möglicherweise was weiß oder möglicherweise was gehört hat, bitte gerne Terminvorschlag, Preisvorschlag. Jede Wette gilt, jede Wette wird angenommen. Ich würde mich freuen, wenn der Kollege aus der Bundesbuchhaltung, aus der Bundesschatzmeisterei, der Lothar, vielleicht was dazu sagen könnte. Und es ist, wird sicherlich nicht überraschen, dass sich in der auf der Marina natürlich auch nach dem Ursprung oder einfach über diese Gerüchte sprechen wollte. Und vielleicht kann Lothar, der ja auch schon im Sprechenraum ist, vielleicht aus seiner Sicht mal einen Kommentar dazu abgeben. Ja, also Bernd, ich würde jetzt nicht gegen dich wetten wollen, da würde ich wohl verlieren. Wir haben ja jetzt den Rechenschaftsbericht 2014 gemacht, da sieht man dann auch, was das Ergebnis 2014 auch für NRW war. Und man muss dazu sagen, NRW hat in dem Jahr ein Plus gemacht, nachdem in 2013 ein ordentliches Minus drin war. Aber es hat ein Plus, NRW hat ein Plus gemacht, sprich ist wieder aufgefangen, das Ganze hat auch mit 140.000 Euro, über 140.000 Euro der Landesverband alleine ein ordentliches Reinvermögen. Da wird eventuell noch was abgehen für die VKVs, das müsst ihr besser wissen als ich, aber der Landesverband ist weit entfernt von jeglicher Pleite. Man kann keine großen Sprünge damit machen, das habt ihr ja auch selbst gesehen. Der Vorstand tritt ein bisschen auf die Bremse, wenn da zu hohe Sachen rauskommen. Aber auch wenn ich das jetzt 2015 so sehe, was da wie die Ausgabenstruktur ist, wird auch wieder wohl ein Plus rauskommen. Von daher sehe ich da nicht, dass irgendwo was Richtung Katastrophe laufen soll. Und wir haben jetzt auch, nachdem der Rechenschaftsbericht 2014 fertig war, mit Bernd Kontakt aufgenommen, weil aus älteren Jahren noch Verbindlichkeiten da waren, die ausgeglichen werden sollen. Und da haben wir es jetzt ausgeglichen. Der Bund hat ein bisschen was an NRW gemacht und NRW hat einen großen Posten an den Bund überwiesen. Das heißt, NRW hat auch gezeigt, dass sie die Verbindlichkeiten problemlos bedienen können. Ich wüsste jetzt nicht, wo solche Gerüchte herkommen sollen. Ja, vielen Dank, Lothar. Vielen Dank, Bernd. Darf ich vielleicht noch einen Nachsatz? Ich danke natürlich auch Lothar, ganz klar. Und ich würde einfach mal folgende Bitte an die Allgemeinheit loswerden. Also, ich bin jederzeit ansprechbar, wenn irgendwelche Gerüchte durch die Gegend geistern, dann würde ich mich eher auch freuen, dass man mich anspricht und dass ich Gelegenheit habe, vielleicht da was zu erläutern, vielleicht Gerüchte auszuräumen oder zumindest auch mal unseren Standpunkt darzulegen. Ich denke, das wäre nur fair, jedem Gremium Gremium oder jeder Gruppe gegenüber, die sich hier einsetzt innerhalb der Partei. Damit meine ich nicht explizit den Landesvorstand NRW, sondern jeden Kreisvorstand, jeden anderen Landesvorstand und auch den Bundesvorstand. Ich denke, diese Chance sollten die Leute, die sich einsetzen und die da was machen, haben. Und dabei kann man, denke ich, am schnellsten solche Sachen ausräumen. Ich habe ehrlich gesagt ein kleines Problem damit, wenn hintenrum über Gerüchteweise man versucht irgendwie, das will ich jetzt keinem unterstellen, aber natürlich entsteht natürlich dieser Eindruck am Ende, dass man versucht, gerüchteweise vielleicht hier und da Leuten ein Bein zu stellen. Das finde ich nicht korrekt, das finde ich nicht in Ordnung. Über alle diese Dinge kann man reden und offen reden und ehrlich gesagt, ich habe auch lieber das Visier offen. Und deswegen war es mir ein Bedürfnis, zumindest meinen Standpunkt und unseren Standpunkt hier zu den Ereignissen letzter Woche hier nochmal darzulegen. Das wäre das, was ich dazu zu sagen hätte. Ich danke Lothar, ich danke allen, die Geduld aufgebracht haben, sich das jetzt nochmal anzuhören. Ich würde gerne noch einen Satz sagen. Ihr wisst, dass ich jede zwei Wochen zu jeder Vorstandssitzung die aktuellen Zahlen, so sie mir vorliegen, veröffentliche, auch heute wieder. Die Zahlen vom GLS-Konto sind nicht immer ganz aktuell, weil ich da nur Zugriff auf monatliche Kontoauszüge habe. Die Zahlen von Mülheim und Düsseldorf sind aber tagesaktuell. Deshalb habe ich sie auch mit dem heutigen Datum versehen. Die habe ich jetzt gerade zu Beginn der Sitzung, habe ich die Kontostände also rausgezogen. Lothar hat es erwähnt, der Bund hat eine größere Forderung an NRW gestellt, auch über offene Verbindlichkeiten aus den letzten Jahren. Die haben wir bedient. Der Bund hat im Gegenzug Anteile überwiesen, beide dieser Anteile sind in den aktuellen Zahlen also schon enthalten. Das ist der tagesaktuelle Stand. Um auf den Antrag von Korax von der letzten Woche nochmal zurückzukommen, Bernd hat auch gerade eine Zahl genannt, diese über den Daumen 83.000 Euro, die in den VK-Fonds gehören, die könnt ihr von diesen Zahlen natürlich abziehen. Zusätzlich müsst ihr von diesen Zahlen, von diesen Kontoständen abziehen, das, was in der solidarischen Werbemittelfinanzierung ein Budget ist, was von LV verwaltet wird, was aber den VK-Fonds und KV-Fonds zusteht. Das muss man nochmal abziehen und dann habt ihr ungefähr die Summe, die zur Verfügung steht, aktuell. Und den Rest muss man dann eben dem Wirtschaftsplan entnehmen. Okay, wenn jetzt zu diesem eingeschobenen Tagesordnungspunkt aus dem Plenum noch Fragen sind, dann sollen Sie auch bitte jetzt in den Sprechenraum kommen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir jetzt hier in unserer Landesvorstandssitzung mit dem Bundesvorstand diskutieren, statt irgendwie unsere Leute hier in NRW zu Wort kommen zu lassen oder in unserer TO weiterzukommen. Okay, dann gehe ich zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da haben wir eine Wiedervorlage, das ist das Ticket 153740, Finanzierung Logbuch für die Themenwochen. Den Antrag haben wir jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal in unserer TO, unter anderem, weil immer unklar geblieben ist, was denn jetzt der LV dort bezahlen soll und was er bekommt. Da haben wir jetzt aktuell den Antrag vorliegen und es gab von dem Michael, der den Antrag gestellt hat, noch weitere Informationen dazu im Ticketsystem. Und gibt es da noch Redebedarf zu? Das war der mit den Themenwochen, ne? Logbuch. Ja, genau. Das war der mit dem Logbuch, wo es zum Beispiel schon das Logbuch Open Antrag gibt. Und das war das mit der Geschichte, wo wir quartalsweise Logbücher bekommen könnten. Und aber auch jetzt ist, glaube ich, immer noch unklar, was wir bezahlen sollen und was wir bekommen können. Weil von 16 Landesverbänden die Rede ist und von einer Gesamtsumme. Ich hatte den angeschrieben direkt danach und auch sehr prompte Antwort bekommen. Ich kopiere die Antwort einfach mal ins Pad rein. Also, er hat zurückgeschrieben, die Überlegung war folgende. Die Finanzierung eines Logbuchs kostet ungefähr 400 Euro. Eine Themenwoche bzw. ein Logbuch pro Quartal macht im Jahr vier Logbücher. Also kostet die Gesamtproduktion 1600 Euro. Wir haben 16 Landesverbände, also jeder 100 Euro. Und wenn wir 100 Euro zahlen, kriegen wir 60 Bücher. Die könnten wir auf unsere KVs und VKVs verteilen. Wenn wir weniger bezahlen, bekämen wir halt weniger. Das ist die kürzeste Fassung, denke ich mal. Dazu eine Frage. Okay. Und zwar steht in der E-Mail drin, also sollte im Schnitt jeder 100 Euro bezahlen. Da steht nicht konkret drin, dass wir 100 Euro bezahlen sollen oder ob wir mehr oder weniger bezahlen sollen. Da steht nämlich unten auch noch drin, zahlt ein Landesverband weniger, bekommt er weniger Logbücher, bezahlt er mehr, bekommt er mehr Logbücher. Was ist damit? Was sollen wir jetzt abstimmen? Sollen wir jetzt über 100 Euro abstimmen oder wie sieht das aus? Genau. Wir können uns besprechen und dann über eine besprochene Summe abstimmen. Ja, wir können auch über weniger abstimmen, wir können auch mehr bezahlen. Das liegt an uns. Ich möchte zu Packis Ausführung noch was sagen. Also 60 Logbücher auf KV und VKV zu verteilen ist natürlich recht erbärmlich und meines Wissens sollen die Logbücher zur Öffentlichkeitsarbeit und Pressevertreterarbeit genutzt werden. Ist das richtig? Also ich habe mir auf dem LPT in Aachen das Logbuch angeguckt. Das dient auch der innerparteilichen Bildung, würde ich meinen. Dann sind 60 zu wenig. Sind 60, also wir haben ja hier viermal die Geschichte, mal, ne, also 1600. Das beinhaltet also diese 60 Logbücher geteilt durch vier nochmal, oder ist das eine 60er Charge und das dann eben viermal im Jahr? Rechnerisch durch vier. Krass, ja, okay. Also, ja. Also, nee, Moment, Leute. Die Finanzierung eines Logbuches kostet rund 400 Euro. Und wenn man das viermal im Jahr macht, dann sind das 1600 Euro. Und wenn man das mit 16 Landesverbänden gleichartig machen würde, also jeder Landesverband 100 Euro bezahlen würde, bekommt jeder Landesverband dafür 60 Logbücher. Viermal 15. Merkt ihr, was für ein Blödsinn ihr gerade redet? Ich finde das ganz schön wenig. 60 Bücher für ein... Du bist jetzt im Sprechenraum. Wenn du was dazu zu sagen hast, dann teile ich dir gerne das Wort. Aber quatsch nicht einfach rein. Danke. Yep. Also ich halte persönlich 60 Bücher für viel zu wenig bei 100 Euro. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt meiner Meinung nach nicht. Das Preis-Leistungs-Verhältnis will ich noch nicht einmal in Frage stellen. Du meinst, die Menge reicht nicht. Das können wir diskutieren. Preis-Leistungs-Verhältnis ist 1,66 € pro Buch. Also je nachdem, wie das Ding aussieht, finde ich das jetzt nicht übertrieben teuer. Also kein Problem mit dem Preis. Aber wir wissen nicht, was die anderen Landesverbände machen. Können wir da nicht davon ausgehen, dass wenn wir 100 Euro pro Quartal zahlen, dass wir dann irgendwie vier Logbücher bekommen. Ich fände es gut, wenn wir einen Antrag beschließen könnten, wo wir sagen, wir zahlen die Summe und bekommen dafür die Anzahl und so und so viel Ausgabe eines Logbuchs. Und das gibt aber dieser Antrag nicht her. Eigentlich wäre das eine Geschichte, die man mit allen LVs zum Beispiel am letzten Wochenende auf der Marina Kassel besprechen können. Und so ist es eigentlich ein bisschen undurchsichtig, was wir zahlen und was wir bekommen können. Weil es ist ja auch eine Mindestauflage, denke ich mal, dahin mit verbunden. So eine Druckerei druckt nicht irgendwie 60 Stück von so einem Ding. Das machen die normalerweise nicht. Also ich habe mal diese Open Antrag, das Logbuch, da ist der PDF-Link auch direkt drunter verlinkt. Das sind irgendwie 16 Seiten mit ganz vielen Informationen zum Thema. Das ist also schon ein bisschen eine kleine Broschüre in A6. Also der Korax hat ganz recht, der schreibt gerade im Pet-Chat, besonders entweder jetzt abstimmen oder im Umlauf machen. Wenn wir das jetzt abstimmen, dann wäre ich dafür, dass wir die Kosten für ein Logbuch tragen und dann ein Logbuch bekommen. Weil wir können nicht einfach jetzt irgendwie meiner Meinung nach beschließen, wir zahlen jetzt 100 Euro und hoffen, dass das alle anderen auch tun und dann bekommen wir was. Ein dementsprechendes Angebot gibt es aber nicht, Bastel. Genau, das hieße ja, wir würden dann über 25 Euro abstimmen und das steht so im Antrag nicht drin. Ja, dann formulieren wir den um. Wir können auch jetzt 400 Euro beschließen für ein Logbuch. Dann haben wir ein Logbuch für uns. Punkt. Hä? Also die 400 Euro, damit die entsprechende Masse erreicht wird, damit das Ding auf jeden Fall in Druck geht, unabhängig davon, was andere Landesverbände machen. So habe ich das verstanden, Bastel. Ja, genau. Und wir würden dann 4x60 Logbücher kriegen. Nö. Einmal 200. Wir würden dann 60 Logbücher bekommen. Oder wir beschließen 1600, dann bekommen wir vier Ausgaben. Okay, also ich stelle fest, es gibt doch Klärungsbedarf und wir können das hier nicht in allzu kurzer Zeit hier klären. Und ich würde vorschlagen, wir schieben das nochmal zurück in den Umlauf und wir bemühen uns nochmal darum, bis zur nächsten Sitzung das geklärt zu haben oder auch schon abgestimmt zu haben. Ich würde vorschlagen, dass wir da heute nicht mehr groß drüber diskutieren. Also was das Diskutieren angeht, hier sind 40 Zuhörer anwesend. Mich wundert das ein bisschen. Wenn das alle verstanden haben, dass da keiner was zu sagen hat, also ich meine, so ein Vorschlag, ja, Bali, du warst schon, aber du bist auch gleich, aber wir brauchen ja auch ein bisschen Input, wie ist denn eure Meinung? Genau, die würde mich auch sehr interessieren, kommt mal hoch, wenn ihr was dazu zu sagen habt. Ganz toll, ich darf ja nicht. Doch, nun sag doch, Bali. Also, ich habe die letzte Ausgabe gesehen, auf dem letzten LPT und mit Verlaub, das Geld, was ihr jetzt ausgeben wollen würdet, ist es nicht wert. Und wenn ich drüber rede, 60 Ausgaben für das Land zu haben, hallo, was soll das? Also ich bin basisberat und ich sage, schmeißt den Antrag weg, zerstört ihn, sagt nein. Okay, vielen Dank. Also für den Unnamed im Chat, das Ding macht was her, finde ich zumindest. Aber es stimmt, wenn wir nur eine Auflage bestellen, dann ist das blöd, weil dann hätten wir nur ein Thema bearbeitet. Und wenn wir vier Auflagen bestellen, sind das 1600 Euro. Das wäre ein bisschen viel Geld für 4x60 Stück. Ja, ich weiß nicht, wollen wir abstimmen oder schieben? Schieben und Rücksprache halten. Der Korax ist im sprechenden Raum. Ich nehme ihn ganz kurz dran. Guten Abend. Ich habe das Ding nicht gesehen. Ich habe nur gehört, das ist nicht hier unters Volk zu bringen und so weiter, sondern für ausgesuchte Sachen. Deshalb vielleicht die kleine Stückzahl. Die sollen wohl wirklich so günstig sein, wie ich gehört habe. Das kann ich aber nicht zu 100% beschwören. Ja, macht, was er wollt. Nee, ich sag mal, beschließt mindestens die 100 Euro und wenn er erhöhen wollt, erhöht von mir aus. Aber ich kann den Antrag nicht mehr sehen, sorry. Ja, danke, Kurz. Dann lass uns doch jetzt schnell 200 Euro beschließen und die Sachen auf Anfrage an die Leute rausschicken. Ich meine, da kommen ja unsere Themen. Und jeder meckert, dass sie keine Flyer und keine Sachen haben und nichts zum Lesen, zum Verteilen. Das ist doch jetzt nicht das Riesending. So, und wenn die Mindestbestellsumme nicht zusammenkommt, dann ist der Antrag eben obsolet. Fertig. Ja, und dann haben wir wenigstens einen guten Willen gezeigt. Also ich finde das schon cool, dass der Bund sich da die Gedanken und die Mühe macht, sowas auf die Beine zu stellen. Finde ich auch gerade. Eine Rückfrage bitte. Bitte. Wir hatten doch mal sowas wie den Kompass. Der war auflagenstärker mit 10.000 Stück. Das hast du jetzt wieder nicht verstanden, Bali. Dieses Ding ist nicht zum Verteilen an den Infoständen, sondern das ist eine Informationsbroschüre zu einem bestimmten Thema, der für die Piraten vor Ort ist, damit die sich Wissen aneignen und das dann unter die Leute bringen. Das ist kein Werbemittel. Okay, ich ziehe mich zurück. Also ich würde Folgendes vorschlagen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Antrag und bedanken uns für die Einreichung, schließen heute 200 Euro. Und wollen dafür 2x60 Logbücher haben, die wir dann beim LPT 16.1 unters Volk bringen können. Weil wenn wir das nämlich auch noch verschicken müssen, dann wird es aufwendig. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und wir zahlen 200 Euro, würden wir jeweils 120 kriegen. Pro Logbuch bei diesen vier Logbüchern. Nee. Wenn wir 200 Euro zahlen und die Komplettbestellmenge ist ausreichend und alle Auflagen werden gedruckt, dann kriegen wir statt bei 100 Euro 60 Stück, bekommen wir 120, also 4x30. Da muss ich auch nochmal eben dazwischen entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Stahlrabe. Die ersten Logfiles sind schon gedruckt, das war der Open-Antrag, es kommen noch drei. Wo die Zahl 4 herkommt, das ist die Gesamtzahl, ist mir unklar. Ob das dann nach 4 Ausgaben nochmal verlängert wird, ist im Moment noch nicht klar. Insofern verstehe ich auch den Antragstext nicht, in dem er immer noch steht, viermal. Ja, das Konzept, wie der Antrag gestellt worden ist, ging eigentlich an alle LVs gleichzeitig. Eigentlich wäre es schick gewesen, man hätte irgendwie einen Konsens der LVs gehabt, die an den Bund jeweils 100 Euro zahlen und dann halt für 1600 Euro vier Logbücher bestellen. Das Blöde ist halt, dass wir abhängig davon sind, ob andere LVs auch zahlen. Und wenn wir halt... Das ist halt auch die Krux bei dem ganzen Ding. Deswegen hängt das ja hier in der Timeline ohne Ende drin. Ich gehe nochmal auf einen eben gemachten Punkt zurück. Der Antrag stammt aus dem September und ist im Oktober schon, zumindest was die erste Ausgabe der Logfiles anbetrifft, überholt worden. Ich konkretisiere also nochmal, es werden noch drei Logfile-Versionen kommen. Okay, dann nochmal mein Vorschlag. Wir sagen 200 Euro zu, und schmeißen die quasi in diesen virtuellen Topf für die Erstellung von Logbüchern. Und wenn dann welche kommen, dann zahlen wir 200 Euro auch, und wenn nicht, dann nicht. Mir ist das zu unkonkret. Was ist denn an 200 Euro unkonkret? Das klappt doch. Also mir ist das zu unkonkret, was wir dafür bekommen. Ach, Jojo. Das war doch jetzt wirklich deutlich. Wir kriegen noch drei Themenhefte. Ja, toll. Das ist absoluter Vollscheiß. Entschuldigung, und jetzt hau ich ab. Also für 200 Euro bekommen wir 120 Logbücher. Idealerweise 120 Logbücher für drei Themen, also 3x40 Logbücher. Vielleicht aber auch, wenn nur zwei Logbücher in Druck gehen, weil andere LVs sich nicht beteiligen, bekommen wir 2x60. So ist das zu lesen. Ja, das interpretiere ich auch genauso. Also ich stelle jetzt hier den Antrag, dass wir diesen Antrag umformulieren und wir zur Finanzierung von Logbüchern in 2016 200 Euro zur Verfügung stellen. Was immer dabei auch rumkommt. Sind wir bereit dafür zu bezahlen, wenn wir halt 120 Logbücher-Exemplare bekommen? Ist das okay für euch? Ja. Ja. Hat jemand was dagegen? Ich bin dafür. Es hat niemand was dagegen. Es gab vier dafür Stimmen. Ist aber jetzt irrelevant. Also wir haben jetzt 200 Euro beschlossen, dass wir 200 Euro in diesen virtuellen Topf werfen. Vielen Dank. Dann haben wir diesen. Frag bitte sauber ab. Okay, ich frag sauber ab. Manfred war dafür, hat er gesagt. Paki war dafür, hat er gesagt. Dennis? Enthaltung. Ralf war dafür. Daniel? Dafür. Bernd? Dagegen. Ich wäre dafür. Jojo? Enthaltung. Damit ist er angenommen. Vielen Dank. Der nächste Antrag. Antrag an den LV. Das ist das Ticket 169170, Budgetplanung 2016. Antragsteller ist Vaku für die AG Events. Vaku, möchtest du selber vorsprechen? Ja, das habe ich ja gerade schon angekündigt. Unabhängig davon, was in dem jetzt ersten Budgetentwurf steht, den wir ja auch noch nicht kannten, haben wir uns in der AG halt überlegt, dass wenn wir gegebenenfalls bis zu 4 LPTs machen nächstes Jahr, so gerne ein Budget von 20.000 Euro hätten. Das entspricht den 5.000 Euro pro Veranstaltung, die wir auch in diesem Jahr im Budget hatten. Und mir ist jetzt schon fast klar, dass ihr hier da nichts beschließen werdet, aber das ist halt das, was wir uns in der AG Events denken. Wir wollen unter 5.000 Euro pro Veranstaltung bleiben, wissen aber nicht, ob wir das immer garantieren können. Und das Budget inkludiert ja auch alle nicht ortsgebundenen Ausgaben, also Ausgaben, die nicht unmittelbar mit der Anmietung einer Halle oder eines Saals zu tun haben, also Transportkosten des Technikkrams etc. Ich habe mal so geguckt beim letzten LPT, bei den letzten LPTs, wir lagen immer so unter 3.000, knapp unter 3.000. Deswegen finde ich das Budget, was jetzt veranschlagt ist, mit 3.000 pro Veranstaltung sehr wenig. Ich würde mich freuen, wenn ihr da noch mal drüber nachdenkt. Also jo, ich würde da gerne drauf antworten. Ich würde es dann auch kurz machen, damit wir schnell weiterkommen. Ich sag mal ganz brutal, ja, zur Kenntnis genommen, die LPTs sind einer der wesentlichen Ausgabenposten für den LV NRW. Dazu ist ein Antrag nicht notwendig, dass man ein Budget für LPTs beschließt. Vielmehr ergibt sich das dann nachher in Zusammenarbeit mit der AG Events, die natürlich vor Beschließung des Budgets und vor allen Dingen auch vor Beschließung des Teilbudgets LPTs natürlich auch konsultiert wird. Also von daher, danke für den Antrag, ist aber hier nicht notwendig, weil wir das ohnehin noch machen. Und wegen meiner können wir eigentlich weitergehen. Ja, wegen meiner einer auch. Nur letztes Mal sind wir auch nicht gefragt worden. Deswegen dachten wir uns, wir schicken einfach mal einen Antrag. Dann verspreche ich hier jetzt hoch und heilig. Natürlich werdet ihr dieses Mal gefragt werden. Danke. Der Jojo hat eine Wortmeldung. Hat sich damit erledigt. Gehe ich dann davon richtig davon aus, dass wir diesen Antrag zurückstellen und nicht behandeln? Dafür. Ich würde sagen, ihr habt den behandelt, weil, wie Bernd schon sagte, ein Antrag für ein Budget ist eigentlich nicht gut notwendig. Ihr habt es aber jetzt zur Kenntnis genommen, was die AG Events sich vorgestellt hat. Okay, dann haben wir diesen Antrag jetzt inhaltlich zur Kenntnis genommen und haben entsprechend reagiert, stimmen ihn aber nicht ab. Ist jemand dagegen? Das ist nicht der Fall. Okay, vielen Dank. Dann komme ich zum nächsten Antrag. Das ist das Ticket 169388. Antragsteller ist der Butze. Ist der Butze anwesend? Der Butze hatte angekündigt, dass er nicht anwesend sein könne. Ja, ich frage trotzdem. Mein Gott. Okay, also der Antrag, ich lese ihn kurz vor. Der Antrag lautet, Bezug nehmend auf eure Ausschreibung Planung von Veranstaltungen der Landesgeschäftsstelle vom 9.12.2015, veröffentlicht unter unserem Vorstandsportal, beantrage ich in eure Satzung mit aufzunehmen, dass jeder im Landesvorstand der Piratenpartei NRW verpflichtend für mindestens 2 Stunden pro Woche in der Landesgeschäftsstelle anwesend ist. Alternativ wären auch 4 Stunden pro Monat möglich, was sich in jedem Fall realisieren lassen sollte. Und dann kommt noch eine Beschreibung, die ich jetzt nicht vorlese, die steht im Pad, könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich habe wegen der Antragstellung mit dem Wutze telefoniert. Und er weiß jetzt auch, dass wir natürlich keine Satzung hier in der Vorstandssitzung ändern können. Er meinte die Geschäftsordnung des Landesvorstands. Und er hat, so meine ich zumindest, auch verstanden, dass es sehr, sehr unpraktikabel ist, wenn wir uns alle verpflichten, für 2 Stunden pro Woche nach Düsseldorf zu fahren. Und auch 4 Stunden pro Monat sind nicht unbedingt praktikabel. Das hat er, glaube ich, verstanden und er möchte den Antrag so verstanden wissen, dass eine Intention, die damit verbunden ist, doch bitte entsprechend gewürdigt wird, nämlich dass wir als Landesvorstand die Landesgeschäftsstelle auch mal nutzen sollen und nicht nur Leute dafür suchen, die da irgendwas tun, weil wir ja so einen Veranstalter quasi ausgeschrieben haben. Gibt es da Redebedarf zu? Ja, ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob man das nicht per Beauftragung delegieren könnte. Haben wir doch jetzt schon ausgeschrieben. Möchte da jemand was aus dem Plenum zu sagen? Also ich wäre bestimmt sehr gerne manchmal in der Landesgeschäftsstelle, jedoch ist es eben, ja, weil ich dann immer den ganzen Tag unterwegs bin, sehr weit. Also das jetzt verpflichtend zu machen, weiß ich nicht, geht glaube ich nicht, haben wir auch glaube ich jetzt auch schon gesagt. Aber ich wäre tatsächlich sehr gerne häufiger da, ich versuche das auch manchmal einzurichten und vielleicht auch in Zukunft häufiger. Ja, also ich kann mich da Dennis nur anschließen. Ich versuche auch, wenn möglich, in der LGS vorbeizuschauen. Ja, genau. Ich würde es aber auch nicht verpflichtend haben wollen und würde diesen Antrag so, wie er dort gestellt ist, ablehnen. Finde aber die Intention, dass wir uns nochmal explizit darum bemühen sollten, so oft wie möglich in der LGS zu sein, durchaus lobenswert. Ich würde auch gern was dazu sagen. Schon im April letzten Jahres, als ich überhaupt erstmal im Vorstand angetreten bin, habe ich angekündigt, dass ich mich um die LGS kümmern würde. Also auch nicht nur die zu suchen, die auch zu betreiben und auch anwesend zu sein. Ich habe in der LGS einen festen Arbeitsplatz, den habe ich mir eingerichtet und ich war in der ersten Zeit auch wirklich oft da. Das funktioniert daher, dass ich es von der Wegstrecke her wirklich sehr nah habe. Von meinem Job her könnte ich das so einrichten, dass ich an manchen Tagen früher Feierabend mache, vom Job direkt dahin, von dort aus nach Hause oder wohin auch immer. Das habe ich eine Weile auch durchgehalten. Jetzt ist es aber so, dass meine private Situation sowas einfach nicht mehr erlaubt. Zeit ist knapp an allen Ecken und Enden Und dann bitte ich auch solche Antragsteller mal darüber nachzudenken, was sie von einem Ehrenamt alles fordern können oder wollen. Es kann jederzeit sein, dass eine persönliche Situation das einfach nicht mehr ermöglicht. Und dann haben wir es in der GU oder vielleicht sogar in der Satzung. Was passiert denn dann? Sollen wir dann des Amtes enthoben werden oder was für eine Sanktion gibt es da? Also das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Und ich bin gerne in der LGS. Ich besuche den Martin auch, wenn ich kann. In der letzten Zeit war das wirklich selten. Wir tun unser Möglichstes. Und ich unterstelle mal, ich spreche da für alle von uns. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Hast du gut auf den Punkt gebracht. Vakko. Ja, also ich glaube, dass der Antrag dann vielleicht auch so ein bisschen zu verstehen ist, dass es jetzt nicht so viel Sinn macht, wenn ihr ab und an mal in der LGS seid, sondern dass man dann, wenn man da ist, dass das eben auch bekannt ist. Also nur weil ihr da jetzt dann mal 2 Stunden seid und dann seid ihr wieder weg, das bringt dann auch nicht so viel. Deswegen war da vielleicht mal so eine Art von Regelmäßigkeit angedacht. Aber was ihr euch vielleicht mal überlegen könntet, wäre x-mal im Jahr, vielleicht 2-mal im Jahr so eine Vorstandssprechstunde im realen Leben anzubieten oder vielleicht auch mal eine Vorstandssitzung 1-2-mal im Jahr im realen Leben anzubieten, um da ein bisschen mehr Beliebung seiten des Vorstands in die LGS zu bekommen. Ich mag da noch was zu sagen. Man ist ja manchmal jung und naiv. Und als ich angetreten bin, da wusste ich ja noch gar nicht, was auf mich zukommt. Da habe ich natürlich auch solche Ideen gehabt. Da war eine meiner Ideen zum Beispiel, dass uns irgendjemand, der technikaffin ist, was ich leider in der Tiefe nicht bin, irgendetwas programmiert wie einen Kalender. Ein Kalender, der gepflegt wird, wo man sich vielleicht eintragen kann, wenn man in der LGS was unternehmen möchte. Und dann vielleicht sogar einen Monitor ins Schaufenster stellt, der LGS, wo jemand, der vor dem Schaufenster steht, genau sieht, was ist wann, wo in der LGS los. Das erfordert relativ viel Aufwand. Das muss einfach mal umgesetzt werden. Und ich sagte es schon, Zeit ist im Moment die knappe Ressource für alle von uns. Man könnte so viel machen, wenn man Zeit hätte und Know-how und vielleicht auch die Kohle dafür. Man könnte so viel machen. Aber da ist auch immer sehr viel Engagement von Leuten selbst gefragt, die Ideen haben. Die Ideen alleine bringen nicht weiter. Wir brauchen auch Leute, die umsetzen. Okay. Also ich glaube, wir sind uns einig damit, dass der Antrag, so wie er gestellt worden ist, abzulehnen ist, weil wir es einfach nicht realisieren können, dass wir wollten. Ich hatte ja bei unserer letzten LAFO-Klausur beim Abschied gesagt, dass ich es eigentlich wichtig fände, wenn wir uns öfter treffen. Nicht nur im Mumble, sondern auch face-to-face. Und wie die Vakko ja vorschlug, sollte man vielleicht, wenn wir uns Zeit nehmen, uns vielleicht auch die Zeit in Düsseldorf, in der Landesgeschäftsstelle nehmen. Mein Vorschlag wäre es, dass wir uns überlegen, ob wir nicht regelmäßiger und in einer höheren Frequenz in der Landesgeschäftsstelle zur Vorstandsklausur treffen, die dann halt auch einen Besucherteil hat, einen öffentlichen Teil hat. Ich meine, wenn wir in Richtung Wahlkampf gehen, dann wird die Landesgeschäftsstelle sowieso wieder belebter werden. Das kommt so mit sich. Und je nachdem, wie wir Pressearbeit demnächst organisieren, wird vielleicht auch ein Pressesprecher in der Landesgeschäftsstelle anwesend sein. Von daher sind das alles so Sachen, die darauf hinauslaufen, dass garantiert, ich sag mal, in einem Jahr die Landesgeschäftsstelle auf jeden Fall belebter sein wird als heute. Ich würde also vorschlagen, den Antrag abzulehnen und aber als Diskussionsergebnis mitzunehmen, dass der Vorstand sich überlegt, wie, wann und in welcher Konstellation er vielleicht die Landesgeschäftsstelle öfter nutzt. Wäre das konsensfähig? Ach so, eine Bemerkung noch. Ich glaube, das ist noch gar nicht gesagt worden. Ich hoffe, das ist allen klar hier. Die Landesgeschäftsstelle ist täglich besetzt, Montag bis Freitag von, ich sag mal, circa 13 Uhr bis 17 Uhr oder 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr oder so. Der Martin, unsere Buchhaltungskraft, hat da seinen festen Arbeitsplatz. Das heißt, wenn man da anruft oder wenn man da einen Fax hinschickt, dann wird das in der Regel auch sofort bearbeitet. Ich hoffe, das wisst ihr. Der Fullerin ist entsprechend. Entschuldigung, ich habe dich gerade erst gesehen. Ja, kein Problem. Ich wollte vorschlagen, vielleicht könnt ihr ja irgendjemanden finden, der im Raum Düsseldorf wohnt, der bereit ist, einen Teil seiner, was weiß ich, Hausaufgaben für die Uni oder sonst was in der LGS zu machen, so dass zu bestimmten Zeiten da halt jemand einfach sitzt. Also dazu kann ich sagen, dass es bereits eine Ausschreibung für Veranstaltungskoordination gibt, wo auch drin vermerkt ist, dass es sinnvoll wäre, im Raum Düsseldorf zu wohnen. Ja, das kann ich dazu sagen. Wenn solche Personen gefunden wurden, dann sollte da auch wieder mehr Leben reinkommen. Und ansonsten kann ich mich Wastels Vorschlag nur anschließen. Genau, der Martin sitzt da nämlich, der unser Buchhalter, und ich glaube, dazu ist jetzt, ja. Also ich denke, dass jetzt dazu alles gesagt ist. Nein, wir halten nochmals inne, der Jürgen Rinne. Ganz genau. Ich hätte den Vorschlag, dass wir in der zweiten Januarhälfte vielleicht mal ein paar Stunden, vielleicht auch Tage, reservieren in der Landesgeschäftsstelle für das, was noch offen ist. Könntest du es konkretisieren, was du meinst, was noch offen ist? Gut, das kann ich auch. Ich denke, es besteht noch immer Bedarf an einer Kassenprüfung. Okay, das aktuelle Thema ist, dass der Vorstand die Landesgeschäftsstelle öfter nutzt. Das hat nichts mit Kassenprüfung zu tun. Entschuldigung, Jürgen Rinne, aber dein Wortbeitrag war am Thema vorbei. Ich möchte jetzt ganz gerne in der Tagesordnung vorankommen. Die Zeit wird allmählich doch knapp. Ganz entgegen dem, wie ich angenommen hatte. Ich habe gerade eben vom Jojo Zuspruch bekommen für meinen Vorschlag. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt der Form halber diesen Antrag entweder nicht behandeln oder halt abstimmen, und würde halt vorschlagen, dass wir den halt, dass wir dagegen abstimmen, aber halt die Intention aus dem Antrag aufnehmen und uns überlegen, ob wir nicht regelmäßiger in einer höheren Frequenz zum Beispiel Vorstandsklausuren oder ähnliches in Düsseldorf abhalten, wo wir dann halt auch einen öffentlichen Teil haben, den wir vorher ankündigen. Ist das von euch so auch gewünscht? Jo. Hat jemand was dagegen? Vielen Dank, dann verfahren wir so. Ich komme zum nächsten Antrag. Der nächste Antrag ist das Ticket 169627, LPT 161, Bewerbung Soest. Und Antragsteller ist Vako für die AG Events und deren Beauftragte. Vako, möchtest du selber vorsprechen? Also wir haben für den Termin, den einzigen Termin, den der ja noch zur Verfügung stand, den Blauen Saal in Soest optioniert. Und der Bali und ich, wir waren uns das am Montag auch angucken und haben nochmal da auch Kontakte geknüpft mit den Leuten von der Stadt und BDV und so weiter und so fort. Einige von euch im Vorstand waren ja auch am Dienstag in unserer Sitzung. Verlinkt habe ich da die Bewerbung mit den ganzen Details und einzelnen Kosten. Insgesamt wären das jetzt ortsabhängige Kosten 1.800 Euro. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beschließen könntet, den Landesparteitag in Soest im Blauen Saal durchzuführen. Ja, vielen Dank, Marco. Das wäre ja nicht der erste LPT, den wir in Soest durchführen. Wir hatten damals in Soest, glaube ich, das erste Mal experimentiert mit zwei Veranstaltungsorten, nämlich einmal im Saal und einmal aus dem Saal. Und wir hatten damals auch medientechnisch eine Verknüpfung und eine Verbindung. Es war der erste dezentrale Parteitag NRW, glaube ich, zumindest formell. Und ich würde da sehr gern wieder hin, ich fand das ganz nett dort. Und ich denke, mit den zu erwartenden Besuchern und Piraten, die wir erwarten können, ist das von der Räumlichkeit auch ausreichend. Gibt es da Redebedarf zu? Jo, ich hätte eine Nachfrage an die Baku. Ja, bitte. Und zwar Internetkosten schreibst du hier noch offen, das ist okay. Was ist denn mit Tonanlage, Beamer und so weiter? Ist das in der Miete mit drin oder würden die auch gegebenenfalls noch dazukommen? Das ist in den 1.800 Euro enthalten. Und ich glaube, zum Internet gibt es noch ein Update. Ich meine, der Roni könnte da auch was zu sagen. Oder der Bali kommt gerade in Sprechenraum. Der Bali hat mich, glaube ich, heute versucht anzurufen. Da war ich aber auf der Arbeit und konnte nicht sprechen, weil ich im Telefonat war. Bali, ich hatte dich versucht zurückzurufen. Das ist mir nicht gelungen. Weiß ich nicht, möchtest du das vorher noch mit mir besprechen, bevor wir hier das besprechen, oder willst du jetzt was dazu sagen? Ich könnte da was zu sagen. Punkt. Ich habe heute mit der Stadtverwaltung geredet. Wir haben einen 50 Mbit Anschluss, also 5 down, ne Quatsch, egal. Die Frage, die ich mit dir besprechen wollte, Dennis, war, ob wir noch eine zweite Option aufmachen wollen. Ansonsten 50 Mbit haben wir. Dafür gibt es aber kein Freifunk mehr an dem Wochenende auf den 3 Routern, die in Soest da sind. Also im Rathaus. Okay, dann telefonieren wir dazu morgen nochmal. Darf ich dazu eine Frage stellen? Oder aber ich frage einfach mal. Balli. Internetkosten, also du hast ja geklärt, was wir da an Internet zur Verfügung haben. Sind die in den Raumkosten mit drin oder zahlen wir dafür extra was? Und wenn ja, was? Alles inklusiv. Also die Frage hatte gerade auch schon die Baku beantwortet, Jojo. Entschuldigung. Ja, ich hole noch einmal ganz kurz aus. Die sind sowas von kooperativ da. Wir dürfen uns selbst versorgen. Wir werden kein Mittagessen anbieten, weil genug Restaurants in der Umgebung sind. Und es ist all inclusive, das ganze Paket. Okay, gibt es weitere Redebeiträge dazu? Das ist nicht der Fall. Soll ich abstimmen lassen? Hat jemand was dagegen? Nö, ich stimme ab. Okay, dann gehe ich von oben nach unten durch. Manfred? Dafür. Paki? Dafür. Dennis? Dafür. Ralf? Dafür. Daniel? Dafür. Bernd? Dafür. Ich bin auch dafür. Jojo? Auch dafür. Ist dann somit einstimmig angenommen. Vielen Dank. Der nächste Antrag betrifft Finanzen, ist das Ticket 169813 mit dem Titel Grundversorgung, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfer, Versicherung und Lizenzgebühren. Wartung, Antrag 1. Und Antragsteller ist der Bernd. Der Bernd darf seinen Antrag selber vorstellen. Jo, als erstes bitte ich mal um Nachsicht dafür, dass das vielleicht ein wenig spät kam, aber das ist einer der Ergebnisse der der SM-Club-Sitzung, also der Schatzmeister-Club-Sitzung auf der Marina. Ich würde jetzt ungern nochmal auf die Grundzüge oder Grundsätze des Schatzmeister-Clubs eingehen wollen. Es geht, in einem Satz gesagt, geht darum, halt einen sogenannten Grundbedarf zu definieren und den finanziell sicherzustellen. So, und wie der Antrag sagt, sind die Bereiche Versicherung, Buchhaltung, Lizenzgebühren und Wirtschaftsprüfer einstimmig als, ich glaube einstimmig war das jedenfalls, als Grundversorgung festgelegt oder angenommen worden. Das heißt, dass von dem grundsätzlichen Budget, was dem Bund zur Verfügung steht, quasi diese Sachen vor der Verteilung an die LVs bezahlt oder gedeckt werden. Für den Landesverband NRW ist das nicht so wirklich relevant, weil wir Geberland sind. Für alle anderen Landesverbände verringert sich dann dementsprechend auch die Höhe der Auszahlung. So, ich persönlich habe mit den Punkten kein Problem. Ich bin auch der Meinung, dass das klarer Grundbedarf oder Grundversorgung ist und von daher ja, stelle ich das hier zur Abstimmung. Die Abstimmung selber nachher findet im Redmine statt. Abgabe oder stimmberechtigt sind die Mitglieder des Schatzmeisterclubs, das heißt also die Schatzmeister. Ich würde das ungern halt dann quasi auf eigene Kappe entscheiden wollen, sondern würde das gerne halt auch mit den Vorstandskollegen beraten wollen. Das halten, ich glaube, alle anderen Landesverbände genauso. Nicht zuletzt deswegen ist die Abgabefrist, also die Stimmabgabefrist, 7 Tage. So, das war es in Kürze. Das gilt auch für die beiden nächsten Anträge. Okay, vielen Dank. Ich selber habe eine Rückfrage dazu. Bei dem Punkt Buchhaltung, 10.000 Euro stehen jetzt hier im Pad. Buchhaltung ist ja aktuell so, soweit ich weiß, eine Grundversorgung des Bundes und auch die KVs, die die Buchhaltung des Bundes in Anspruch nehmen, haben eine gewisse Anzahl an Buchungen frei und zahlen dann nach Stundenaufkommen nochmal extra, wenn sie es in Anspruch nehmen. Wird durch diese 10.000 Euro da etwas beschnitten oder etwas erhöht? Wenn du nichts dagegen hast, der absolute Experte dafür, ich glaube, der war auch beauftragt des Schatzmeisterclubs, ist der Lothar und der kann aus allererster Hand dazu was sagen. Danke, bitte Lothar. Ja, der Bereich Buchhaltung geht halt genau um diese 5 Freistunden, dass wir das im Bund dadurch, dass die Einnahmen sehr stark zurückgehen und der Bund nur einen sehr geringen Anteil an der Parteienfinanzierung bekommt, können wir diese 5 Freistunden nicht mehr alleine stemmen, wenn immer mehr Gliederungen draufgehen. Und deshalb sind die 10.000 Euro sozusagen dafür da, dass wir dieses Angebot der 5 Freistunden für jede Gliederung, die es in Anspruch nimmt, weiter anbieten können. Ah, okay. Ja, vielen Dank. Gibt es da weitere Nachfragen zu? Das ist nicht der Fall, dann würde ich das ganze Ding abstimmen und wenn ich Bernd richtig verstanden habe, dann will er quasi unser Votum mittragen in den Schatzmeisterclub. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Dann lasse ich abstimmen und frage zuerst den Manfred. Ich bitte darum, erst den Bernd zu befragen. Okay, Bernd, du mögest bitte zuerst abstimmen. Bernd, wie ist dein Votum? Dafür. Manfred? Dafür. Paki? Dafür. Dennis? Auch dafür. Ralf? Dafür. Daniel? Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich zögere noch, weil mir das noch nicht so ganz eingegangen ist. Aber auch dafür. Ich bin auch dafür. Jojo? Dafür. Vielen Dank, dann ist er einstimmig angenommen. Ich komme zum nächsten Antrag an den LAFO. Das ist das Ticket 169824, Grundversorgung IT. Das ist der Antrag 2, auch von Bernd. Bernd, bitte. Ja, ich wollte nur ganz kurz eine Ergänzung machen zur Strahlrabe. Also grundsätzlich muss man sich vorstellen, dass durch diese Definition und finanzielle Absicherung der sogenannten Grundversorgung der Bundesverband, ich sag mal, auf finanziell breitere und sichere Beine gestellt wird. Bezahlt werden muss die Rechnung ja so oder so. Wenn das zu Lasten des Bundes alleine ginge, verringert sich natürlich in dem Augenblick grundsätzlich das Budget des Bundes. So, die Leistungen, die dort erbracht werden, sind ja nun mal Leistungen, die halt der ganzen Gruppe, also der ganzen Partei, allen Landesverbänden, allen Kreisverbänden und so weiter halt zur Verfügung gestellt werden. Und ich finde es halt auch nur völlig, völlig korrekt und auch angemessen, dass wir uns in dieser Form, also sprich mit dieser Grundversorgung daran beteiligen. Das hat zur Folge, dass im Prinzip das Budget des Bundes etwas geschont würde und wie gesagt halt die Ausschüttungen nachher an die einzelnen Landesverbände dementsprechend geringer sind. So einfach funktioniert das. So, aber jetzt zum nächsten Antrag. Nee, ganz kurz noch, soweit ist mir das schon klar, nur aufgrund der Kürze, mir ist nicht so ganz klar, was für Implikationen das hat, wenn man die eine oder andere Zahl erhöht oder erniedrigt, wenn wir da zustimmen, nicht zustimmen oder so. Aber im Prinzip habe ich das schon verstanden, danke. Okay, nochmal allgemein. Für uns im Augenblick hat das ohnehin gar keine Implikation. Wir sind Geberland. Implikationen hat es für die Landesverbände, die Parteienfinanzierung oder quasi sagen wir, über den Länderfinanzausgleich Geld vom Bund erhalten. So, für die verringert sich entsprechend und dann natürlich auch bis in die Untergliederungen runter, das ist dann auch klar, verringert sich dementsprechend halt der Ausschüttungsbetrag. Für uns hätte das Implikationen, wenn wir denn eines Tages selber Nehmerland werden würden, logischerweise. So, also jetzt der nächste Antrag Grundversorgung IT, also das ist, hier geht es um die Bundes-IT, das heißt um die Dienste, die vom Bund zur Verfügung gestellt werden, das sind Domains, Websites, Wiki etc. etc. So, ich lese das mal ganz kurz vor, durch die Beauftragten des SM-Clubs, Schatzmeisterclubs wurde eine Summe von 31.500 Euro als Kosten der Bundes-IT ermittelt. Es gibt unterschiedliche Ansichten, wie die Bundes-IT in Zukunft arbeiten soll. Daher wurden zwei Konstrukte angenommen, die auf die gleiche Summe kommen. So, im Wesentlichen unterscheiden sich diese beiden Konstrukte über die Fragestellung eigene Hardware oder gemietete Hardware. Der Schatzmeisterclub hat sich allerdings entschieden, das als Aufgabe der Bundes-IT zu sehen, die dort dann nachher ein Konzept vorlegen sollen. Preistechnisch ergibt das oder kostentechnisch ergibt das in diesem Jahr keinen Unterschied. Beantragt wird, 80% dieser Summe in die Grundversorgung aufzunehmen. Das entspricht dann 25.200 Euro. Okay, vielen Dank. Frage. Nachfrage. Manfred? Ja, Bernd, du hast gerade gesagt, in diesem Jahr bedingt das keine anderen Kosten. Das heißt für mich, das mag es aber im nächsten oder in irgendeinem der Folgejahre doch tun. Ja. Die einzelnen Summen werden ja jedes Jahr neu abgestimmt, neu ermittelt und neu abgestimmt. Und können sich möglicherweise zwischen Option A und Option B trotz neuer Abstimmung auch unterscheiden? Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Also es war in der Tat eine etwas längere Diskussion am Samstag, vor allen Dingen halt auch im Hinblick auf die Frage, wie du am Ende bei den Wahlen abschneidest. Also gemietete Hardware hat halt immer den Vorteil, dass sie skalierbar ist. Das heißt also, wenn sagen wir so, wenn das Schlimmste passiert, die Partei oder die Mitglieder halt wegbrechen, dann würde möglicherweise entsprechend weniger Leistung notwendig sein und Gegenteil. Also wenn du wächst, dann hast du halt kannst du entsprechend mehr Leistung abnehmen und vor allen Dingen du hast das Zeug dann nicht am Hacken. Wenn irgendwie die Bude zusammenfällt, dann bist du das relativ schnell los. Daran, entsponnen sich so ein bisschen die Diskussionen. Für 2016 ist das noch relativ, egal. Das wird sicherlich für 2017 interessanter. Das ist möglicherweise hier und da auch schon zum Teil eine ideologische Frage, was man jetzt lieber hat, ob man lieber auf Eigentum, ob man lieber Eigentum im Schrank hat und das laufen lässt oder ob man halt mietet. Okay, soweit verstanden. Wenn wir denn jetzt aktuell hausen, so ist mein Kenntnisstand, und dann eventuell, wenn wir Option B wählen würden, auf gemietete Hardware umstellten, was passiert dann mit den aktuellen Hardware? Sorry. Darüber stimmen wir nicht ab. Das war auch ein Irrtum, den dieser Schatzmeisterclub zu Anfang aufgesessen ist. Die Entscheidung, was damit gemacht wird, quasi mit dem Budget, das in diese Grundversorgung einfließt, die obliegt dem Bundesvorstand und der gibt die möglicherweise weiter an die Bundes-IT, wie auch immer. Das ist nicht Teil der Abstimmung. Das ist auch nicht das, worüber wir hier quasi entscheiden. Lothar, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Bernd hat das schon sehr gut erklärt. Aber da ich die Bedenken, die dahinter stehen, durchaus nachvollziehen kann, um die eventuell ein bisschen zu entkräften, der Schatzmeisterclub hat Beauftragte ernannt, die für den Bereich zuständig sind. Und die Bundes-IT hat zugesagt, damit entsprechend zu kooperieren und für eine mögliche Veränderung der aktuellen eigenen Hardware Richtung Miethardware Konzepte zu entwickeln und diesen Beauftragten entsprechend monatlich zu berichten, wie sich das Ganze entwickelt. Und die Gelder, die dort vom Schatzmeisterclub vorgesehen sind, da wurde auch ganz eindeutig gesagt, dass diese Berichte auch kommen sollen, damit das entsprechend genutzt werden kann. Also es ist schon in dem Schatzmeisterclub durchaus ein Thema gewesen und es soll auch dort überprüft werden, dass das zukunftsgerichtet und wirtschaftlich eingesetzt wird. Darf ich direkt dazu Wassel? Ja, aber klar, gerne. Ja, danke Bernd, danke Lothar. Bedenken haben hinter meiner Frage tatsächlich nicht gestanden, allerdings entspinnt sich natürlich in meinem Kopf, wenn diese Optionen hier angeboten werden, die entsprechenden Überlegungen, weshalb ich sie dann auch in Frageform ausgedrückt habe. Dann hätte ich es besser gefunden, wenn die Optionen hier gar nicht aufgeführt worden wären. Budgetierung und die Entscheidung findet eher an anderer Stelle statt. dann hätten nicht die Optionen tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, nicht passiert. Jo, das also mich interessiert schon, wofür das Geld ausgegeben wird, und ich finde es gut, dass hier da quasi die Einzelposten aufgeführt werden. Also von daher Lob dafür. Aber ich hätte auch noch eine weitere Frage. Es wurde ja angefragt, ob man nicht aus den Landesverbänden IT-Dienstleistungen zentralisieren kann und dass der Bund die mit erledigt. Diese Überlegungen sind aber hier in diese Budgetierung noch nicht eingeflossen, oder? Ja, das ist jetzt ein wirklich sehr guter Punkt. Nee, die sind da noch nicht eingeflossen. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie der Stand der Gespräche, Verhandlungen, Diskussionen, was auch immer da ist, was die einzelnen Landes-ITs mit der Bundes-IT angeht. Es ist sicherlich kein einfaches Thema, aber meiner Meinung nach ist das natürlich ein Thema, was immer mehr auf den Nägeln brennt, natürlich auch aus Budgetüberlegungen heraus und was natürlich jetzt dann, ja, was man nach vorne treiben muss, ganz klar. Hieße das denn dann, wenn es dazu käme, dass Dienstleistungen von den Landesverbänden zum Bund wandern, den Nehmerländern in Anführungsstrichen noch mehr Mittel wegbrechen? Oder würde das dann anders finanziert werden und ist nicht Teil der Grundversorgung? Naja, bisher war immer die Diskussion, wenn wir IT-Dienstleistungen nicht mehr erbringen und dafür der Bund die erbringt, würden wir an den Bund auch eine entsprechende Kompensation zahlen müssen, sollen, können, wollen, wie auch immer. Es erscheint an ein Anruf im Sprechenraum. Bitte. Frage, hört er mich? Sehr gut. Ja, wir hören dich. Ja, wir hören dich. Hörst du uns auch? Okay, dann geht's. Ich bin ja der Landesschatzmeister von Sachsen und wir sind dieses Jahr komplett mit unseren Landesseiten inklusive Mailinglisten und auch den Mail-Servern auf die Bundes-IT umgezogen. Dafür schalte ich jetzt am Ende des Jahres meinen eigenen Server ab, der mich knappe 900 Euro im Jahr gekostet hat. Und wenn ich jetzt mal runterrechne, was mich diese 31.000 Euro hier, oder diese 28.5 besser gesagt, kosten würden, die ich weniger BaFin bekomme, dann macht das 500 Euro mehr aus ungefähr. Es ist ein kleines bisschen mehr für mich, weil halt nicht alle Landesverbände betroffen sind, aber im Großen und Ganzen kann ich das tragen und so sieht es im Endeffekt für alle aus. Weil ja jetzt ist es ja so, wenn du deine eigene IT noch hast, du ja doppelt bezahlst. Also du zahlst deine eigene plus diese Abzüge vom Bund. Deswegen ist es halt immer noch besser, man zieht zum Bund um. Okay, vielen Dank. Ich höre da ein bisschen Kritik raus, dass das Ganze vielleicht auch effizienter gestalten könnte. Gibt es noch weitere Redebeiträge zu diesem Antrag? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lasse ich auch darüber abstimmen. Der Wupper Jojo sagt, er will nicht umziehen. Was? Ach egal. Okay. Manfred. Auch hier bitte ich das vorgezogene Schatzmeistervotum vorher zu hören. Bernd, du wirst gebeten, zuerst abzustimmen. Dafür. Manfred? Dafür. Paki? Ja, ich habe mit Bernd auch schon länger darüber gesprochen. Ich bin auch dafür, dass wir da den Bund unterstützen. Dennis? Dafür. Ralf? Dafür. Daniel? Dafür. Ich konnte mir keine abschließende Meinung bilden. Ich enthalte mich. Jojo? Ich vertraue dem Schatzmeister tatsächlich da noch ein Stückchen mehr und bin ebenfalls dafür. Vielen Dank, dann ist der Antrag angenommen. Ich komme zum nächsten Antrag. Das ist das Ticket 169815. Grundversorgung Verwaltungssoftware. Das ist der Antrag 3 vom Bernd. Bernd, bitte. Ja, also hier geht es um den Bereich Sage Office Line, also quasi das die Software, in der das komplette Finanzrechnungswesen erfolgt, die Buchhaltung, die Mitgliedsbeitragsverbuchung etc., alles was dazugehört, sowie das CRM, also sprich die Mitgliederverwaltung, die wohl aufgrund der Lizenzpolitik im nächsten Jahr nicht mehr getrennt behandelt werden können oder dürfen, sondern halt nach einem Update lizenzpflichtig wären. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich hiermit die meisten Bauchschmerzen habe, weil auch in der Diskussion am Samstag im Prinzip auch keine Alternativen aufgezeigt wurden, wie es denn anders ginge. Mit anderen Worten, die Zeit würde eh knapp werden. Und wir haben nicht so viel Möglichkeiten. Gleichwohl muss man sagen, dass wir das Update nicht machen müssen und das halt auch diskutiert wurde, halt eben das Geld zumindest mal zur Verfügung zu stellen mit einem Sperrvermerk, wie ihr in der Begründung auch seht. Das heißt also in dem Fall, nicht durchgeführt wird, würde das Geld halt auch nicht angefasst werden dürfen. Mir ist nicht ganz klar geworden, wie die Lizenz, welche Gültigkeit oder welche Gültigkeitsdauer die Lizenzen für die CRM-Software haben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt erwähnt wurde. Insgesamt, ja, bin ich ein bisschen ratlos zurückgeblieben. Ich habe allerdings verstanden, dass wir im Prinzip im Augenblick keine große Alternative haben. Da das Ganze als Rücklage mit Sperrvermerk ist, das heißt, das Geld, das dort zur Verfügung gestellt wird, auch nicht für andere Zwecke eingesetzt werden darf, ist das relativ risikolos, wenn man das zur Verfügung stellt und dafür stimmt. Okay, gibt es da Fragen zu? Nee, aber eine Aussage. Dann auch bitte deine Aussage. Ja, auf der Marine habe ich mich auch, was den Punkt anbetrifft, mit verschiedenen Leuten, unter anderem auch Schatzmeister anderer Landesverbände, unterhalten. Es ist natürlich der große Wunsch gegeben, eine andere Softwarelösung zu finden, wenn sie denn gefunden werden kann, auch einzusetzen, die eventuell deutlich weniger kostenintensiv sein soll. Und der Rest ist genauso, wie Bernd gesagt hat, und weil ein Sperrvermerk dahinter liegt, kann ich dem gerne zustimmen. Ich habe aber noch eine Frage dazu, und zwar zu dem Passus CRM. Also mein aktueller Stand ist, dass CRM zum Sommer hin irgendwann so nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Jetzt sehe ich hier, man könnte aber theoretisch gesehen eine Lizenz mehr kaufen und hätte CRM dann zur Verfügung. Jetzt müsste der Lothar dann nochmal antworten. Gäbe es denn tatsächlich die Möglichkeit, da trotz allem eine CRM-Lizenz zu kaufen, oder ist das CRM, so wie es jetzt existiert, automatisch erstmal weg und müsste komplett wieder neu aufgesetzt werden? Ja, da würde ich auch gleich an Lothar weiterverweisen. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig. Also was der Hintergrund von dem Ganzen ist, wir haben momentan Sage Office Line und ein CRM, was zweigeteilt ist. Es wird auf das Sage CRM aufgebaut, aber der Client, sprich das, womit die Anwender bei uns tatsächlich arbeiten, ist eine Entwicklung von dem Dienstleister. Das ist mir bekannt, also die derzeitige Proxy-Lösung kenne ich. Dann mache ich es kürzer, ja. Also diese Proxy-Lösung wird, wenn wir ein Update einspielen, was irgendwann ansteht, nicht mehr möglich sein. Das hat Sage zugemacht. Was aber möglich sein wird, ist, wenn alle Stricke reißen, dass wir das große CRM nehmen, dass dann jeder Landesverband entsprechend das große CRM als Anwendung bekommt. Das wäre durch die Rücklagen auch gedeckt. Und wenn es soweit kommt, muss allerdings der Schatzmeisterclub einen neuen Beschluss fassen, dass diese Rücklagen dafür verwendet werden können. Ja, mein Gedankengang dazu war, wenn das einfach nur praktisch zugeschaltet wird und nichts extra kostet, sondern nur eine Lizenz von 1.000 Euro, dass man dann tatsächlich für die Landesverbände, die Interesse daran haben, dann praktisch eine Lizenz kauft und dann eben der Gensec, der Proxy ist und die Daten dann entsprechend aufbereitet und weitergibt. Ich hatte auch von der Hermit dann noch zwei andere Lösungen, die sie dann im Auge gefasst hat. Entschuldigung, ich glaube, wir bewegen uns gerade in komischen Grauzonen, die wir vielleicht auch in Teilen besser hätten nicht öffentlich besprechen sollen. Bin mir da gerade nicht ganz sicher. Denkt ihr daran, dass das hier eine öffentliche Sitzung ist, wo auch der Softwareanbieter gegebenenfalls Zugriff drauf hat? Ja, aber der Kauf von Lizenzen wäre dann doch in seinem Sinne, wenn ich sagen würde, ich hätte gerne das CRM weiter und der, ich kann euch überzeugen, dafür eine Lizenz zu kaufen, wäre das doch für ihn im richtigen Sinne. Wie gesagt, also es gibt dann Dinge, worüber man diskutieren kann noch, aber wie gesagt, mir reicht die Aussage erstmal, dass das theoretisch technisch möglich wäre. Ja gut, also im Patch stehen ja auch Gott sei Dank nur gerundete Zahlen, von daher wird es vielleicht nicht so das Problem sein, wenn wir hier über Gelder sprechen. Okay, gibt es weitere Redebeiträge dazu? Ich vermute mal, dass der Vorstand auch hier wieder das Votum von Bernd im Vorfeld haben möchte. Bernd, wie würdest du denn abstimmen wollen? Ja, also das Thema Sage und CRM wird sicherlich nochmal an anderer Stelle zu Genüge diskutiert werden. Deswegen geht es hier auch nur um die Frage, stellen wir das als Rücklage mit Sperrvermerk zur Verfügung und da wäre ich dann auch dafür. Okay, dann frage ich ab. Manfred? Dafür mit Sperrvermerk. Paki? Dafür. Dennis? Enthaltung. Ralf? Dafür. Daniel? Dafür. Ich habe Bauchschmerzen dabei, aber das ist leider dann doch irgendwie mehr oder weniger alternativlos. Ich hoffe darauf, dass wir eine bessere Lösung finden. Ich bin dafür. Jojo? Enthaltung. Vielen Dank, dann ist dieser Antrag angenommen. Und der nächste Antrag wäre eine Vorlage, sprich wir sind mit den Anträgen dann rum. Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung gab es nicht. Unter Sonstiges haben wir das Thema Pressesprecher der letzten Sitzung. Und da gibt es zwei Links, einmal ins Protokoll der letzten Sitzung und einmal in ein Pad, wo Anmerkungen gesammelt worden sind. Wollen wir darüber noch diskutieren? Ja, fände ich ganz gut, weil ich letzte Woche ja gesagt hatte, ich sammle ein bisschen was. Jetzt hatte ich meinen Zeitrahmen ein bisschen überschätzt, aber hatte das Glück, dass die Moni mir noch ein bisschen was zugeschickt hat und ich habe noch ein paar Sachen aus einem ehemaligen Pressesprecher, der auf seinem Wiki-Profil Sachen gesammelt hatte, mal zusammengefasst. Und ich denke, da hat sich auch nicht groß was dran geändert. Ja, ich sehe gerade, der Uwe ist unten noch im Channel, der hat das ja auch eine Weile lang gemacht. Also das sollte erstmal so an, ja, ich sag mal, einer Orientierung, was es so gibt, zu tun gibt, reichen. Was die den Finanzierungsbedarf angeht, legen wir wahrscheinlich irgendwo zwischen 50 bis 70.000, also ich sag mal, von dem, was überhaupt machbar wäre und was überhaupt realistisch wäre, weil drunter macht das keiner. Ja, einfach mal drüber gucken und wenn es dazu Wortmeldungen gibt, gerne. Also es gab eine quasi Wortmeldung im Pet-Chat. Da wird nochmal Bezug genommen auf den Budgetplan 2016 und es wird gefragt, wo dann die 50.000 Euro des Pressesprechers im Budgetplan auftauchen. Ja, die haben wir ja. Bernd, willst du? Ja, das ist sehr einfach. Die sind da schlicht und ergreifend nicht drin. Die kommen da rein, wenn wir mit der Diskussion weiter fortgeschritten sind und wenn sich herauskristallisiert, dass es tatsächlich auf einen Pressesprecher zusteuert. Ansonsten ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig überflüssig, da einen Pressesprecher reinzuschreiben. Ja, jetzt nehme ich mal wahrscheinlich die nächste Wortmeldung von Unnamed im Pressepad vorweg. Wenn wir im Budgetplan ein Plus von rund 25.000 Euro haben, wo kommen die anderen 25.000 Euro her? Ja, die würden gegebenenfalls dann eben aus den Rücklagen kommen, die der Landesverband angesammelt hätte über die letzten zwei Jahre. Das ist ja einer der Gründe, warum ich sage, wir müssen erst noch genauere Zahlen für 2015 abwarten, damit wir eine Einschätzung haben, über wie viel Budget wir tatsächlich verfügen, also auch über das Jahresbudget hinaus. Dass das natürlich von dem Jahresergebnis 2000 oder von dem zumindest mal erstentwurflichen Jahresergebnis 2016 nicht zu bezahlen, das ist völlig klar. Aber dazu ist eben 2014 was hängen geblieben und 2015 auch. So, ja, und da, wenn ich das noch kurz ausführen darf, wir sind dann aber schon wieder in einer Budgetdiskussion, die ich hier heute jetzt auch gar nicht machen wollte. Und ich wollte auch gar nicht jetzt vertieft über einen Pressesprecher diskutieren. Ich sage nochmal, auch in Fortführung von letzter Woche, es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Es sind auch Alternativen zum Beispiel auf der Marina vorgestellt worden. Ich empfinde das als nicht zielführend, dass man sich jetzt hier auf einen Pressesprecher quasi festlegt, kapriziert, als hätte man keine andere Wahl. Dazu fehlt eine Gesamtidee, wie man überhaupt in diesen Wahlkampf gehen will, was überhaupt zu aktivieren ist. So, und wenn man da mal eine grundsätzliche, umfassenderes Konzept hat, dann können wir auch über einen Pressesprecher diskutieren. Ich halte das nochmal, ich sehe den Punkt nicht, dass man sagt, okay, wir wollen einen Pressesprecher, den bauen wir jetzt ein und das war's dann. Ja, vielen Dank, das sehe ich ganz genauso. Wir sind da einfach Gott sei Dank auch flexibel, wie wir uns dann irgendwann einmal aufstellen für den Wahlkampf. Und wenn wir uns dann darüber im Klaren sind, was wir wollen, dann werden wir die Mittel schon finden. Da teile ich deine Ansicht. Gibt es weitere Redebeiträge zu diesem Tagesordnungspunkt? Ja, ich möchte dazu sagen, irgendwann ist jetzt. Ja gut, wir haben das ja schon in der letzten Sitzung andiskutiert. Wir sehen, dass sich jetzt ein bisschen, zumindest in der Richtung Pressesprecher, verdeutlicht, was ungefähr nötig ist, was der Aufgabenbereich ist. Als nächster Schritt kann ich vorschlagen, einfach mal bei Agenturen nachzufragen, um mal so ein Gegenargument oder einen Gegenvorschlag oder ein Angebot einzuholen oder mehrere Angebote einzuholen. Wir können auch mal überschlagen, was das auf Honorarbasis kosten würde. Ich sehe nur nicht, dass wir mit der bisherigen Ressource Mensch, also ehrenamtliches Engagement, alleine diesen Wahlkampf stemmen können. Und wenn es da Leute gibt, die sagen, ey, das stimmt nicht, wir haben doch super Leute oder ich mach das, dann mögen die gerne jetzt kommen. Moni hat ein paar Fragen auch gestellt, die finde ich interessant sind. Ich sehe gerade, du bist in den Sprechraum gesprungen. Ich glaube, du willst da genau zu was sagen, oder Moni? Ja, ich teile im Grunde das, was ihr gerade gesagt habt, also vor allem, was Wastel auch gesagt hat. Ich glaube, wir müssen zunächst einfach klären, was erwarten wir eigentlich von so einem Menschen. Und dann können wir auch gucken, was kostet der, wenn wir wissen, wie so eine Ausschreibung oder was auch immer aussehen muss. Und jetzt einfach hier über ein Budget zu reden und einfach zu sagen, wir brauchen den, halte ich für verkehrt. Ich habe eigentlich nur die Fragen zusammengefasst, die letzte Woche in dieser Diskussion entstanden sind. Und ich glaube, wir brauchen jetzt ganz, ganz schnell den Prozess der Klärung, welche Ressourcen haben wir in der AGÖA und welche Ressourcen haben wir nicht, was müssen wir zukaufen, wie auch immer, ob in der Partei oder von der Agentur. Aber ich glaube einfach, dass wir halt so Fragen klären müssen, wie muss der sich mit Kernthemen auskennen. Und wenn wir da eine Klarheit haben, dann können wir auch genau sagen, wir brauchen den 40 Stunden in der Woche oder wir brauchen halt eine Zuarbeit von 20 Stunden. Aber solange diese Fragen nicht geklärt sind, glaube ich, kommen wir einfach nicht wirklich gut weiter. Wobei ich halt auch den Zeitdruck sehe, also wir sollten das zeitnah entscheiden, was genau soll dieser Mensch denn für uns tun? Ja, das ist ja in dem Pad relativ klar umrissen. Also eine 40-Stunden-Stelle oder mehr, also ich sag mal, ein sehr engagierter Mensch kann auch gut für 60 Stunden sich einsetzen. Da ist im Prinzip alles dabei. Also ich habe nichts gefunden, was der nicht irgendwo auf dem Radar haben muss, was da jetzt nicht steht. Okay, das sehe ich dann tatsächlich für einen Pressesprecher tatsächlich anders, weil ich denke nicht, der muss im Klein, Klein, Klein arbeiten. Das müssen Leute tun, die dazu arbeiten, weil ich glaube, das, was da oben in der Liste steht, das wird einer alleine gar nicht leisten können. Und ich glaube, wir müssen da schon gucken, welche Aufgaben genau muss ein Pressesprecher ausfüllen an dieser Stelle. Und da ist für mich auch nochmal die Frage, welche Kompetenzen, und die haben wir ja, und welche Ressourcen haben wir in der AGÖA, um da so eine Verbindung herzustellen, weil ich würde jetzt nicht einfach sagen, dieser Pressesprecher kümmert sich jetzt um alles, weil dann brauchen wir nicht eine Person, dann brauchen wir drei Personen. Das ist jetzt nicht so gemeint, dass das, was da oben steht, alles gleichzeitig und jeden Tag passieren muss. Also das ist nur eine Zusammenstellung von den Punkten, die man, ich sag mal, also den Kanälen, die man letztendlich mitbekommen muss. Das ist auch das, was ich eigentlich mache. Also alles, was da steht, mache ich im Moment ehrenamtlich. Nur die Stundenanzahl, die jetzt unter der täglichen Routine und sonstigen steht, die ist natürlich ein bisschen geringer. Aber weil das sind halt auch Erfahrungswerte aus 2012, ne? Das muss dazu sagen. Das ist mittlerweile wesentlich ruhiger geworden. Aber ich sag mal, jemand, der im Presseteam oder in der AGÖA arbeiten wird, müsste zumindest Schnittstelle sein und Informationshub. Ja, und halt Ansprechpartner für die Presse sein, Ansprechpartner für den Vorstand sein. Und das sind im Prinzip so die Schwerpunkte. Ja, aber für mich sind diese Fragen wirklich nicht geklärt, weil letzte Woche in der Diskussion kam dann ja plötzlich auch sowas von Campaigning rein, was eine komplett andere Aufgabe ist, wo wir komplett andere Ressourcen brauchen. Also solange das wirklich nicht geklärt ist, was ist denn die Aufgabe eines solchen Menschen, werden wir auch nicht passgenau einen solchen Menschen finden. Das ist so meins. Wir können nicht sagen, ja, der muss alles und hier und da. Ich sag mal auch für eine Ausschreibung, ob die nun stattfindet oder nicht, spielt ja keine Rolle. Aber ich muss ja jemandem genau sagen, das und das und das erwarte ich von dir und das und das und das ist nicht deine Aufgabe. Das finde ich einfach wichtig, egal wer es dann nachher ist, aber muss dieser Klärungsprozess, der ist für mich irgendwie noch nicht beendet. Okay, genau. Ich mache mal Folgendes. Ich streiche mal die Sachen raus, zumindest, wo ich sage, das muss er jetzt nicht unbedingt mitbekommen. Ja, weil das jetzt so ein Riesenblock ist. Vielleicht wird dann klarer, was ich meine. Also, da sind natürlich Priorisierungen drin, die ihr jetzt so nicht seht und die ich auch jetzt teilweise gar nicht in eine Ausschreibung reinschreiben würde. Und deswegen schreibe ich die Sachen, wo ich sage, die kann man im Prinzip vernachlässigen, einfach mal durch. Darf ich zwischendurch mal, Paki? Ich bin nicht Versammlungsleiter. Der Jojo war vorher. Also dann zuerst der Jojo und dann der Balli. Ja, ich wollte dazu anmerken, das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber ich finde, die Social-Media-Arbeit ist ein wesentlicher Teil. Und gerade wenn wir auf den Wahlkampf zugehen und es dann immer mehr in diese Wahlkampfphase geht, sollten wir wesentlich mehr als die bislang veranschlagten 1,5 Stunden, sie werden auch gerade rausgelöscht, mehr als die geplanten 1,5 Stunden pro Woche für Social Media Arbeit wesentlich mehr einsetzen. Aber das nur eine kleine, das nur eine kleine Anmerkung am Rande, eine kleine persönliche, ein kleines persönliches Statement. Also du wirst einem Pressesprecher nicht vorschreiben, wie er seine Arbeit zu machen hat. Ich denke, dass wir weiterhin auch die Social Media Accounts von unseren Pressepiraten, den Ehrenamtlern, betreuen lassen und die Zeit, die er da oder sie da dann einsetzt, die ist mit Sicherheit auch davon abhängig, was gerade so los ist. Also ich denke ja schon, dass wir als Arbeitgeber einem Pressesprecher sagen können, wer seine Arbeit zu tun hat. Da bin ich anderer Meinung, aber jetzt hören wir erstmal den Balli. Ja, fällt mir gerade schwer, Pack hier in den Hals zu fallen. Wir brauchen keinen Pressesprecher. Wir brauchen einen Presseberater. Das ist ein Unterschied. Ich möchte lieber einen Kopf 7-mal in der Woche in irgendeiner scheiß Talkshow und er kümmert sich darum, dass die Leute dort auftreten. Das macht ein Pressesprecher auch. Also der nein, kümmert nein. sich auch darum. Doch, klar, natürlich. Anita, lass mich mal bitte aussprechen. Paki, Balli, also wenn ihr euch jetzt gleichzeitig irgendwie ins Mikro ergießt, dann bekommen wir gar nichts mit. Der Balli hat recht lange Sprechpausen immer. Lass ihn noch einfach ausreden, Paki, dann kannst du nachher kurz antworten. Habe ich Sprechpausen? Ich habe Paki nur gesagt, ich möchte keinen Pressesprecher. Das ist der vorne steht. Und den möchte ich nicht. Ich möchte, dass jemand, der die Presse bearbeitet, Leute von uns, dich, Paki oder wen auch immer, nach vorne bringt. Dass wir wieder anwesend sind. Jo. Also, jetzt mal grundsätzlich zum Verständnis. Ein Pressesprecher ist nicht jemand, der den Landesverband als Landessprecher vertritt, wie das jetzt zum Beispiel bei der linken NRW ist, sondern das ist die Schnittstelle zur Presse. Der ist nicht, der hat keine repräsentative Funktion. Also der wird nicht auf irgendwelche Veranstaltungen oder Talkshows oder irgendwas gehen oder Podiumsveranstaltungen, wo es um politische Diskussionen geht, sondern der ist genau dazu da, Termine für mich zu organisieren, mit Presse, mit Agenturen, mit Fernsehsendern zu reden, mich oder andere Leute aus dem Landesverband zu platzieren. Das, was Ingo macht in der Fraktion, letztlich die Terminabstimmung, die Beratung von mir oder anderen Leuten aus dem Landesverband im Umgang mit Presse, die Journalisten vorher briefen, zu sagen, so das und das ist Thema, das würden wir gerne ansprechen, das ist unsere rote Linie sozusagen oder unser roter Faden. So. Ja, dann ist es kein Sprecher. Darf ich mal eben was dazu sagen? Ich hatte zwischendurch. Es ist doch völlig egal, wie das Ding nun heißt. Die Aufgaben, die wir einem Pressesprecher übergeben können, die sind doch von uns frei definierbar. Diesen Leistungskatalog können wir doch erarbeiten. Ich wollte jetzt, glaube ich, erst den Masch dran nehmen und dann die Moni. Manfred, bitte. Ja, ich finde das jetzt wenig produktiv, wenn Einzelmeinungen ihre Auffassungen darlegen, wer was nicht oder doch tun könnte. Ich finde den Ansatz von Moni sehr viel interessanter. Die hat eine relativ breite Palette an notwendigen Vorentscheidungen und Vorüberlegungen dargelegt. Und die sollten wir tun. Und ob das Ding dann hinterher Pressesprecher, Medienmanager oder Consultant heißt, ist dabei völlig unerheblich. Ich denke, wir können gerne jetzt noch weitere Stimmen aus dem Sprecherraum dazu zur Kenntnis nehmen, sollten uns aber jetzt nicht untereinander in Diskussionen ergehen. Die müssen wir fortlaufend führen, um zu einem Ergebnis im Sinne von Moni zu kommen. Das wäre mein Plädoyer. Moni, bitte. Ja, das, was der Masch sagt, ich hatte in meinem Text, den ich geschrieben habe, oben auch nochmal die These aufgestellt, der Pressesprecher hat nichts mit Sprechen zu tun. Das ist so ein bisschen irritierend von der Bezeichnung. Der Pressesprecher hat dafür zu sorgen, dass der Paki sprechfähig ist und nichts anderes oder wer auch immer. Und ich sehe das ja jetzt auch seit, weiß nicht, 2,5, 3 Jahren bei uns im Landtag. Und das sind halt die Aufgaben, die da anstehen. Aber ich glaube einfach, dass wir es nicht schaffen, jemanden zu finden, der passgenau ist, wenn wir nicht genau wissen, was wollen wir eigentlich von diesem Menschen. Weil ich zum Beispiel glaube, dass Social Media nicht unbedingt von einem Pressesprecher bearbeitet werden muss. Die Frage ist für mich, muss der 24 Stunden ansprechbar sein? Muss das ein Pirat sein, weil der dann weiß, wie Piraten ticken? Das sind ja alles so Probleme, die wir in der Fraktion hatten. Und darum bitte ich einfach, diese Fragen erst zu klären, bevor wir sagen, ja, wir stellen irgendjemanden ein und stellen dann fest, nee, das war es eigentlich gar nicht, was wir wollen. Wir geben dem jeden Freiraum. Also ich glaube, es wäre wichtig, das hast du auch gerade gesagt, Masch, dass ihr oder wer auch immer genau überlegt, was soll der für uns tun und dass wir dann sagen, das ist der Aufgabenkatalog. Ob der sich nachher an einer oder anderen Stelle verändert, spielt auch keine Rolle. Aber du kannst auch niemanden in so einen Job nehmen, der letztendlich nicht weiß, was von ihm erwartet wird. Das führt ganz automatisch ins Fiasko. Deshalb bitte ich einfach darum zu klären, was soll der in 16, 17 für uns tun? Und dann kann auch ein Mensch sagen, ja, das kann ich mir vorstellen für mich, das würde ich gerne machen. Und das finde ich wichtig. Ja, ich denke, genau sowas ist auch Bestandteil einer Ausschreibung. Ne? Wir können ja nicht einfach sagen, wir suchen einen Pressesprecher und wissen selber nicht, geschweige denn Bewerber wissen gar nicht, was da irgendwie dann gefragt wird. Der Jojo hatte eine Wortmeldung. Genau, ich würde mich da in Teilen Masch anschließen und würde sagen, ja, es gibt gerade ganz, ganz viele Einzelmeinungen. Ich finde die Fragen von Moni wichtig, aber ich würde es in Frage stellen, ob wir das jetzt noch heute Abend hier im Rahmen einer Vorstandssitzung besprechen müssen, weil wir dann, glaube ich, noch bis mindestens eins dran sind, bis wir das geklärt haben. Oder ob wir dafür nicht einfach einen gesonderten Termin vereinbaren, wo wir das nochmal besprechen. Also ich glaube, wir werden nicht nur noch einmal darüber sprechen. Aber wir hatten, glaube ich, die heutige Sitzung unter anderem auch dafür herangezogen, damit wir darüber nochmal sprechen können. Ich bin auch der Meinung, dass ein Pressesprecher Social-Media-Kanäle nicht zwingend bespielen muss. Ich finde, gerade Social Media ist prädestiniert dafür, dass man da wirklich als Außenstehender, der mit dem Piraten in Kontakt tritt, dass da halt dann auch wirklich jemand dahinter steht, der entweder Vorstand ist oder der sich auf einer Liste zur Wahl stellt, dass man dann halt wirklich auch wirklich nah mit nah redet. Also nicht irgendwie jemand, der beauftragt ist, für jemanden zu sprechen. Der Masch holt sich einen Kaffee und der Paki hat eine Wortmeldung. Die Sammy ist gerade hochgesprungen. Ich lasse Terry den Vortritt. Das ist aber lieb, danke. dieses Thema irritiert mich nun langsam, weil wir das schon so sehr lange haben. Wir haben es, seitdem Achim weg ist. Und wir haben von Achim so wunderschöne, was er alles aufgeschrieben hat, wie man was wie wo macht. Ich denke, wir haben jetzt so lange rumgefuscht, rumversucht, rumprobiert. Im Grunde genommen ist es doch ganz einfach. Was wir brauchen, ist jemand, der es macht und der eine Ahnung davon hat, was man macht und wie man es macht. Dass es einer aus dem Vorstand ist, halte ich nicht für sinnvoll. Hä? Ich muss dir da wieder strengstens widersprechen, Sammy. Also das Thema bezahlte Kraft in der ÖA haben wir im Prinzip noch nie wirklich ausdiskutiert und im Landesverband beschlossen. Wir haben zwar mal irgendwann ausgeschrieben, nachdem Uwe den Job abgegeben haben, dann haben wir den Jürgen beauftragt und zwischenzeitlich noch ein, zwei andere Leute, Bernd und noch jemand anders, aber das Thema bezahlter Pressesprecher haben wir hier im Landesverband meines Wissens nach noch gar nicht ausdiskutiert oder überhaupt mal angefasst. Also wir haben das intern in der AGÖA-Sitzung mal überlegt und wie das aussehen könnte und so weiter. Ich habe auch mit Uwe da ein paar Mal drüber gesprochen, aber es hieß halt immer, wir brauchen eher erstmal jemanden in der Verwaltung, weil da die Aufgabenbewältigung zu groß ist. Stimmt nicht. Paki, sorry. Mann, ja, egal. Ich würde ganz gerne darauf antworten. Darf ich antworten? Gerne. Schön, dass ihr jetzt wartet, bis ich euch das Wort erteile. Dann funktioniert das nämlich auch mit dem Verstehen nachher im Stream. Sammy, du bist dran. Danke dir. Paki, mir ging es nicht so sehr um jetzt bezahlt oder nicht bezahlt. Wir hatten das ja einmal versucht mit jemandem von außerhalb. Das Problem ist in erster Linie, dass wir eine kontinuierliche Arbeit haben und ein Pressesprecher ist im Prinzip ja auch dazu da, Statements, die nötig sind, auch mal abzugeben. Oder auch dir oder wem auch immer im Vorstand, der wichtig dann gerade ist, auch vom Thema her, die Freiräume zu geben und die Kontakte mit der Presse wieder aufzubauen oder herzustellen, damit was gesagt werden kann oder interviewt werden kann oder wie auch immer. Und das ist jetzt völlig unabhängig davon, ob es bezahlt ist oder nicht. Das war nicht mein Thema, sondern mein Thema war, dass der Pressesprecher, egal aus welchen Gründen jetzt, nicht meiner Meinung nach nicht jemand aus dem Vorstand sein sollte. Wir diskutieren, glaube ich, aktuell gar nicht darum, ob wir jemand aus dem Vorstand bezahlen wollen. Wir haben diesen Punkt Pressesprecher deswegen heute nochmal auf der TO gehabt, weil es letztes Mal zu sehr ausufernden Diskussionen gab. Ich möchte auf die fortgeschrittene Zeit hinweisen. Wir haben es gleich 11 Uhr. Unsere Protokollantin macht einen super Job und hat aber gleich die Finger wund. Ich würde vorschlagen, dass wir bald ein Ende finden und damit meine ich innerhalb von 5 Minuten. Ich möchte aber noch ich möchte darauf hinweisen, dass wir zwar jetzt hier einen Tagesordnungspunkt Pressesprecher haben, aber wir auch noch Alternativen haben, wie Bernd ganz am Anfang auch schon angemerkt hatte. Wir haben auch mal überlegt zu diesem Punkt, ob man eine Agentur beauftragt. Das wäre auch eine Möglichkeit und. Ja? Ich weiß jetzt nicht, warum wir uns jetzt so oft darauf eingeschossen haben, Menschen aus dem Vorstand zu bezahlen. Das ist gar nicht im Fokus. Mir ging es nicht ums Bezahlen. Das hatte ich aber vorher schon gesagt. Das ist eine ganz andere Sache, weil ich überhaupt keinen Überblick habe, was wir uns da wirklich leisten können. Kann ich nicht beurteilen. Das müsstet ihr mittlerweile genau wissen, was da möglich ist, weil es dann ja auch nicht mal eben ist, sondern es wäre dann Jahr für Jahr. Zumindest bis zu den nächsten Wahlen. Und dieses das hatten wir, glaube ich, schon geklärt, wenn mich nicht alles täuscht, mit einer Agentur, das war das tatsächlich noch im Fokus? Du hast doch die restliche Sitzung, hoffe ich, mal mitbekommen. Und da hatten wir auch über Kosten gesprochen, hin und her, was wir leisten können. Wie Bernd schon sagte, die Diskussion müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Und tatsächlich ist noch nicht unbedingt vieles geklärt. Wir brainstormen hier immer noch. Wir fixieren uns jetzt gerade nicht auf den Pressesprecher, sondern wir sagen, wie wollen wir das alles gestalten? Es geht um die Methodik, wie wir auch einen Wahlkampf gestalten und ausgestalten wollen. Und da ist eben, könnte ein Pressesprecher, eine Agentur oder sonstige Dinge ein sehr großer Bestandteil von Spielen oder vielleicht sogar ein Campaigner, wer weiß. Ich würde ja am liebsten sagen, das ist doch ein schönes Schlusswort, aber ich fürchte, ihr wollt alle noch was sagen, ne? Okay, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr der Vorstandssitzung heute beigewohnt habt. Wir haben heute viel diskutiert, sind mit der Tagesordnung durch und ich bedanke euch, mich bei euch, dass ihr zugehört habt und so wortgewaltige Redebeiträge gehalten habt. Vielen Dank dafür. Euch ja noch einen schönen Abend. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen und den Vorstandskollegen und auch den anwesenden Zuhörern noch vernünftige, fröhliche Feiertage zu wünschen. Ein frohes Weihnachtsfest, jede Menge Geschenke, jede Menge Stimmen für nächstes Jahr, einen guten Rutsch und alles, was dazugehört. Vielen Dank für alles und auf ein bestes Jahr 2016. Und bitte für die Aufzeichnung noch den Termin der nächsten Sitzung. Ich möchte innerhalb der Sitzung noch was. Der nächste Termin ist, glaube ich, der 7. Januar, soweit ich mich erinnere. Jo. Aber der Manfred möchte noch was sagen. Ja, ich möchte alle hier Anwesenden nochmal dazu aufrufen, zuallererst jetzt in Rheinland-Pfalz und später vielleicht in Baden-Württemberg aktiv mitzuhelfen, Unterstützerunterschriften zu sammeln. Die entsprechenden Infos sind mehrfach jetzt über die NRW-Liste gegangen. Wer das nicht mitbekommen hat, darf sich gerne auch nochmal an mich wenden. Es ist höchst wichtig, dass wir idealerweise vor Weihnachten in Rheinland-Pfalz noch was schaffen, damit wir da in möglichst vielen Wahlkreisen überhaupt antreten und auch wählbar sind und gewählt werden und ein vielleicht dann doch, wie soll ich es jetzt ausdrücken, ich hoffe auf dann ein gutes Ergebnis, was auch immer gut ist. Also aufgefordert seid ihr, die ihr das jetzt hört, helft in Rheinland-Pfalz und redet mit anderen drüber, die vielleicht Zeit haben, dort zu helfen. Bildet Fahrgemeinschaften, macht das einfach. Danke. Genau, bildet Banden. Der Bernd und ich fahren wahrscheinlich am 27. oder 28. nach Koblenz. Und da gibt es noch 2-3 Plätze im Auto frei. Also wer Lust hat, ab Düsseldorf oder Kerpen, wir würden euch dann mitnehmen. Ja, frohe Weihnachten, kommt gut rüber. Wir sehen uns im neuen Jahr. Es ist schön mit euch. Genau, bildet euch. Ja. Ja. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.